Alice Munro ist eine erstaunliche Schriftstellerin. Eine typische und eine untypische, könnte man sagen. Auf der einen Seite ist sie eine genaue Chronistin der Menschen und ihrer Lebensumstände in einer bestimmten Region, wie das bei vielen Autoren der Fall ist. Bei ihr des Bundesstaats Ontario in Kanada, zwischen dem Huronsee und dem Eriesee. Dort spielt der größte Teil ihrer Kurzgeschichten und erzählt zum Beispiel vom Leben in einer kleinen Stadt auf dem Land, wie der, in der sie selbst aufgewachsen ist. In den 50er, in den 60er Jahren, bis heute, aber auch im 19. Jahrhundert. Sie erzählt viel von den Frauen, ihren Hoffnungen, ihrer Liebe, ihren Enttäuschungen und ihrer Widerstandskraft. Auf der anderen Seite erzählt sie von diesen Menschen auf eine ganz besondere individuelle Weise, mit einer besonderen Distanz, lakonisch und überaus genau, nicht herzlos, aber mit ganz geringen Auslassungen, ohne schamhaft zu bemänteln, was geschah oder was jemand denkt oder wovon er träumt. Sehr genau, wie sich eine Frau verliebt, wie sie sich eine erotische Begegnung ausmalt, wie sie sich an Erwartungen reibt, Erwartungen an christliche Lebensführung etwa, und wie eine Sehnsucht, eine Hoffnung dagegen stehen können. Oder wie jemand trauert. Oder wie sich jemand neu orientiert und aufbricht in ein anderes Leben. Es sind diese besonders genauen Beobachtungen und Schilderungen, die nicht deutend zusammenfassen, sondern Geschehen ausbreiten, die aus den Erzählungen aus Ontario große Literatur machen. Das Etikett, das Alice Munro dabei anhaftet, ist das der Großmeisterin der Kurzgeschichte. Und es ist nicht zu bestreiten. Sie ist die Großmeisterin. 2013 wurde sie für ihr Lebenswerk mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Am vergangenen Montag, am 13. Mai 2024, ist Alice Munro im Alter von 92 Jahren gestorben. Deshalb ändern wir das Programm und wiederholen die lange Nacht über Alice Munro, die 2011 Anne Ibsen und Daniela Herzberg, die damals noch Daniela Kletzke hieß, gestaltet haben. Das war noch vor der Verleihung des Literaturnobelpreises 2013, die deshalb in der Langen Nacht keine Erwähnung findet. Die angekündigte Lange Nacht über die Geschwister Grimm veröffentlichen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den D-Day, den Tag, an dem die Alliierten 1944 in der Normandie landeten. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. When the sun goes down here and darkness falls, the blanket of winter leaves no light at all. You search for Wir überqueren die Grenze zwischen den USA und Kanada und fahren in die Provinz Ontario. Rechts der Straße spiegeln sich Lichter im Eriesee. Links liegt der Ontariosee, eine riesige dunkle Fläche. Der Highway führt nach Norden. Nach ungefähr 100 Kilometern beginnt das flache, dünn besiedelte Agrarland, in dem Alice Munro und ihre Charaktere zu Hause sind. Vor 80 Jahren, am 10. Juli 1931, wurde sie hier als Alice Ann Laidlaw geboren. Von Schriftstellerkollegen wie Jonathan Franzen und Margaret Atwood wird sie als Weltmeisterin der Kurzgeschichte verehrt. Sie hat in Vergangenheit und Gegenwart dieses Landes gegraben und Geschichten von Liebe, eingefleischter Religiosität, Lebenshunger, Arbeitseifer, Trunksucht und Demut freigelegt. Der fruchtbare Boden, der beständige Wind, die Erlebnisse von Generationen sind in ihr Werk eingegangen. Von hier ist sie aufgebrochen, Hierher ist sie mit Anfang 40 zurückgekehrt. Ähnlich wie die Protagonistin in ihrer Kurzgeschichte The Progress of Love, was man übersetzen könnte mit das Wachsen, das Fortschreiten, das Sich-Verwandeln der Liebe. Sie hören Alice Munro in einer Aufnahme aus dem Jahr 1987. My father was so polite, even in the family. He took time to ask me how I was. Country manners. Even if somebody phones up to tell you your house is burning down, they ask first, how you are. I'm fine, I said. How are you? Mein Vater war höflich, sogar innerhalb der Familie. Er nahm sich Zeit zu fragen, wie es mir gehe. Ländliche Sitten. Auch wenn dich jemand anruft, um zu melden, dass dein Haus in Flammen steht, fragt man zuerst, wie es dir geht. Mir geht es gut, sagte ich. Und dir? Not so good, I guess. Nicht so besonders, sagte mein Vater in seiner altvertrauten Art, entschuldigend, aber nicht ohne Würde. Ich glaube, deine Mutter hat uns verlassen. Ich wusste, dass hat uns verlassen gestorben bedeutete. Ich wusste es. Aber einen Augenblick sah ich meine Mutter mit ihrem schwarzen Strohhut auf der Landstraße losgehen. Eine Frau Anfang 40 erhält die Nachricht vom Tod ihrer Mutter. Kindheitserinnerungen und Fetzen der Familiengeschichte ziehen durch ihr Bewusstsein. Die Gegend, in die sie zurückkehrt, der Südwestzipfel der kanadischen Provinz Ontario, liegt für uns noch im Dunkeln. Wir sind nachts unterwegs. Eine lange, gerade Straße führt 120 Kilometer von der Universitätsstadt London nach Norden. Im Mondschein sehen wir riesige Felder und die Kastenformen großer Farmhäuser, die klein wirken, weil sie von noch viel größeren Scheunen überragt werden. Getreidesilos stehen wie abflugbereite Raketen in einer fast baumlosen Landschaft und werfen im Mondlicht lange Schatten auf den Schnee. Ortsschilder tauchen auf und wir halten nach den Kleinstädten Ausschau, in denen Alice Munros Geschichten spielen. Wir fahren an Shakespeare und Stratford vorbei. Orte, die ihre Namen von den englischen Siedlern bekamen, deren Kinder dann weiter nach Westen zogen, um näher am Huronsee ungerodetes Land in Besitz zu nehmen. Nun müssten, wenn wir den westwärts reisenden Heldinnen in Munros Geschichten folgen, bald Carstairs und Whalley auftauchen. Auch Jubilee und Hanratty. Aber wir entdecken kein Hinweisschild auf diese Orte. Es fängt wieder an zu schneien. Wir fahren an einem Schnellrestaurant vorbei, dann an einem düsteren Motel und schließlich sehen wir das Ortsschild von Wingham. Wingham kommt, zumindest unter diesem Namen, in keiner von Munros Kurzgeschichten vor. Es ist ihr realer Geburtsort, eine Kleinstadt mit 3000 Einwohnern. Kleinstädte zu erfinden, das ist eine Lieblingsaufgabe der Schriftstellerin Alice Munro. Es gibt kaum ein größeres Vergnügen beim Schreiben, als meine eigene Stadt zu erfinden, ihre Muster zu erforschen, zu fühlen, wie all diese Leben und Straßen, versteckten Zimmer und geheimen Geschichten ans Licht kommen und all die Rituale und Meinungen und Erinnerungen in meiner Macht zu wissen. All diese Leben sind gleichzeitig einsam und vermischt, vergessen und berühmt. In Wingham gibt es 3 Maklerbüros, viele Immobilien im Angebot, nur noch wenig Arbeit. Rathaus und Heimatmuseum stehen einander mit ihren Glockentürmen an der Hauptstraße gegenüber. Das Kino hat schon vor Jahren dicht gemacht. Eine Filiale von Cafe Culture bietet kostenloses Surfen im Internet an. Auf der anderen Straßenseite liegt das Café von Sam und Betty Good. An der Wand hängt ein Stammbaum von Sams Vorfahren, die aus der Schweiz eingewandert sind. Well, certainly everybody has to be someplace. This is where I live. 50 years. Irgendwo muss man ja leben, sagt Sam. Und die Goods leben eben hier, seit 50 Jahren. A lot of rest has been in and gone and a lot of business has been in here and gone. Betty Good hat viele Geschäfte in Winghams Hauptstraße eröffnen und schließen sehen. Ihr Café hat nicht mehr viele Kunden. Sie verkauft eben nicht das Fastfood, das heute gewünscht wird. Die Kuchentheke ist leer. Der einzige Gast lobt noch den Kaffee und verschwindet scheu durch die Ladentür. We have good drinking water here. Sam lobt das Trinkwasser von Wingham. Und überhaupt, findet er, ist Wingham ein guter Ort, wo nichts wirklich Schlimmes passiert. Obwohl, er zögert. Natürlich kann überall etwas Schlimmes passieren. Aber im Großen und Ganzen kann man doch davon ausgehen, dass jemand aus Wingham ein guter Mensch ist. Sam ist als Fuhrunternehmer viel herumgekommen. Jeden Tag ist er mit dem Laster unterwegs. Nur heute hat er frei. Wir fragen nach Städten, die wir aus Monroes Geschichten kennen und für real gehalten hatten. Nein, von einem Ort namens Hanratty hat Sam noch nie gehört. It's a village or a town or a place, is it? More town like Hanratty. No, I don't. That doesn't ring a bell with me. Im Waschsalon nebenan begegnen wir Ursel. Oh, my name is Ursel Pierre. Ursel Pierre, so would be Ursel in German. Eigentlich ist ihr Name deutsch, Ursel. Mit 4 Jahren ist sie mit ihren Eltern aus Hamburg nach Kanada gekommen. Eine schlanke, bewegliche Frau, müde und freundlich. Well, we kind of move all around Ontario because my husband works construction. 9 Jahre schon zieht sie mit ihrem Mann, einem Maurer, kreuz und quer durch Ontario, von einer Baustelle zur nächsten. Aber von einem Ort namens Hanratty hat auch Ursel noch nichts gehört. It's called what? Hanratty. I'm not familiar with that one. One of the few places I haven't been yet in southern Ontario. Hanratty ist die Heimat von Rose und Flo, Stieftochter und Stiefmutter. Durch Hassliebe verbunden. Monroe erzählt von ihnen in einer 1978 erschienenen Sammlung lose miteinander verbundener Kurzgeschichten. Der Titel der kanadischen Ausgabe lautet »Who do you think you are?« Eine Frage, die oft gestellt wird, wenn jemand in Hanratty hoch hinaus will. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Auf Deutsch erschien die Sammlung 1981 unter dem Titel »Das Bettlermädchen«. Flo besitzt einen Laden in West Hanratty. Sie wohnten in einem armseligen Teil der Stadt. Es gab Hanratty und West Hanratty und dazwischen den Fluss. Und das hier war West Hanratty. In Hanratty reichte die soziale Gliederung von Ärzten und Zahnärzten und Anwälten bis zu Gießereiarbeitern und Fabrikarbeitern und Bierkutschern. In West Hanratty reichte sie von Fabrikarbeitern und Gießereiarbeitern bis zu den großen, sorglosen Familien gelegentlicher Alkoholschmuggler und Prostituierter und erfolgloser Diebe. Rose stellte sich ihre Familie als auf beiden Seiten des Flusses stehend und so nirgendwo hingehörend vor, aber das stimmte nicht. West Hanratty war da, wo der Laden war und wo sie waren, ganz am Ende der Hauptstraße. Gegenüber war die Werkstatt des Schmieds, die ungefähr zu Beginn des Krieges mit Brettern zugenagelt worden war, und ein Haus, das früher auch mal ein Laden gewesen war. Es gab nur ein kleines Stückchen Gehsteig, das zu rissig und abschüssig zum Rollschuhlaufen war. Dabei sehnte Rose sich nach Rollschuhen und malte sich oft aus, wie sie gewandt und elegant in einem Schottenrock dahinsausen würde. Es gab eine einzige Straßenlampe, eine blecherne Blume. Damit hörten die Reize auf und es kamen schmutzige Straßen und morastige Plätze, Vorgärten voller Abfälle und seltsam aussehende Häuser. Die Häuser erhielten dieses seltsame Aussehen durch die Versuche, sie vor dem völligen Zusammenbrechen zu bewahren. Bei einigen hatte man das nie versucht. Die waren grau und verrottet und schief und bröckelten in einer Landschaft voller buschbestandener Senken, Froschtümpel, Schachtelhalme und Nesseln. Die meisten Häuser aber waren mit Dachpappe, ein paar frischen Brettern, Blechstücken, glatt gehämmerten Ofenrohren, ja selbst mit Pappe zusammengepflegt. Natürlich war das alles in den Tagen vor dem Krieg. Tagen, deren Armut in späteren Zeiten legendär wurde. Rose erinnerte sich nur an ganz unbedeutende Dinge. Bedrohlich aussehende Ameisenhaufen und hölzerne Stufen und ein trübes, interessantes, fragwürdiges Licht über der Welt. Hanratty und West Hanratty trennt in Monroes Short Story ein Fluss. Auch durch Monroes Geburtsstadt Wingham fließt ein Fluss, der Maitland River. Die Ojibwe-Indianer, die in dieser Gegend ihre Sommerjagdgründe hatten, nannten ihn Menesetong, leise murmelndes Wasser. Monroe nennt ihn in ihrem einzigen Roman Kleine Aussichten Wawenosh, nach dem Häuptling Joseph Wawenosh, der mit den weißen Siedlern einen Vertrag schloss, wonach die Siedler das Land für ihr Eigentum hielten. Der Fluss trennt das Stadtzentrum Winghams vom ärmeren, weniger respektablen Teil der sogenannten unteren Stadt, Lower Town. Man kann hier zwischen den Anwesen hindurch bis zum Horizont sehen. Die Grundstücke sind größer, geeignet für Landwirtschaft in bescheidenem Stil. Neben manchen Häusern stehen Scheunen. Von vielen Gebäuden blättert die Farbe ab. Scheunen und Schuppen sind geflickt mit Brettern und Blech. Auf einigen Veranden stehen Müllsäcke und ausrangierte Möbel. Generationen schrottreifer Autos verrotten in den Hinterhöfen. Wir biegen in die lange, unbefestigte West Street ein. Gleich am Anfang dieser Straße, in einem roten Ziegelhaus mit gelben Ziersteinen über Fenstern und Türen, lebte Alice Monroe als Kind. Ihre Mutter Anne, intelligent, energisch, ehrgeizig, hatte sich eine Ausbildung als Lehrerin erkämpft und an verschiedenen Schulen unterrichtet, bevor sie all ihr Geld in die Fuchsfarm des verträumten Robert Laidlaw steckte, in der Hoffnung, als Frau eines Unternehmers bald eine gebührende Rolle im kulturellen Leben Winghams zu spielen. Doch die Familie blieb hier, in der armen Gegend auf der falschen Flussseite. Die Mutter, eigentlich aus einer anglikanischen und offengesinnten Familie, pflegte eine strenge Frömmigkeit. Sie hören wieder Alice Monroe, die in einer Aufnahme aus dem Jahr 1987 The Progress of Love liest. My mother prayed on her knees at midday, at night, and first thing in the morning. Every day opened up to her to have God's will done in it. Every night she toted up what she'd done and said and thought to see how it squared with him. Jeden Mittag, jeden Abend und als erstes jeden Morgen betete meine Mutter auf den Knien. Jeder Tag öffnete sich vor ihr, damit Gottes Wille getan werde. Jeden Abend rechnete sie zusammen, was sie getan, gesagt und gedacht hatte, um festzustellen, wie das mit ihm zu vereinbaren sei. Das sei eine eintönige Art zu leben, meinten die Leute, aber sie begriffen nicht, worum es geht. Zum einen kann so ein Leben nie langweilig werden und nichts kann einem widerfahren, aus dem man nicht Nutzen ziehen könnte. Selbst wenn man mit Sorgen überhäuft, krank und arm und hässlich ist, kann man die eigene Seele wie einen Schatz auf einer Silberplatte durchs Leben tragen. Wenn sie nach dem Essen hinaufging, um zu beten, war meine Mutter immer voller Energie und Erwartung und auf ihren Lippen lag ein ernstes Lächeln. Zum Heil gefunden hatte sie mit 14 bei einer Zeltmission. Früher gab es in Lower Town einen Laden, in dem Schicksalsschläge berichtet, Grausamkeiten beklagt und Triumphe gefeiert wurden. Ähnlich wie im Laden von Rose Stiefmutter Flo im fiktiven Ort Hanratty, wo die Zwergin Becky Tide regelmäßig zu Besuch erscheint. Becky Tide kletterte auf Flo's Ladentisch und schaffte sich Platz neben einer offenen Schachtel voll krümeliger, mit Marmelade gefüllter Kuchen. »Sind die eigentlich gut?« sagte sie zu Flo und begann frech einen zu essen. »Wann wirst du mir eine Stelle geben, Flo?« »Du könntest ja in den Metzgerladen arbeiten gehen«, sagte Flo unschuldig. »Du könntest doch dort bei deinem Bruder arbeiten.« »Roberta«, sagte Becky mit gekünstelter Verachtung, »du glaubst, ich würde für ihn arbeiten?« Ihr Bruder, der den Metzgerladen betrieb, hieß Robert, wurde aber oft Roberta genannt wegen seiner unterwürfigen und nervösen Art. Becky Tide lachte. Ihr Lachen war laut und lärmend wie eine Maschine, die auf einen losfährt. Sie war eine Zwergin mit großem Kopf und lauter Stimme, mit dem geschlechtslosen Gehabe eines Maskottchens, mit einer roten Schottenmütze aus Samt und einem schiefen Hals, der sie zwang, den Kopf immer zur Seite geneigt zu halten, so dass sie immer seitlich von unten schaute. Sie trug kleine, glänzend polierte Schuhe mit hohen Absätzen, richtige Damenschuhe. Rose betrachtete ihre Schuhe, während sie vor allem Übrigen an ihr, ihrem Lachen und ihrem Hals, Angst hatte. Sie wusste von Flo, dass Becky Tide als kleines Mädchen Kinderlähmung gehabt hatte, deshalb war ihr Hals schief und sie war nicht weiter gewachsen. Man konnte kaum glauben, dass sie anfangs anders gewesen war, dass sie jemals normal gewesen war. Flo sagte, sie sei nicht blöde, sie habe genauso viel Verstand wie die anderen, aber sie wisse, dass sie sich alles leisten könne. Jeder kannte das Haus aus roten Ziegeln mit der abgerissenen Veranda und dem Obstgarten, soweit er noch existierte. Er war voll mit dem üblichen Gerümpel, Autositzen und Waschmaschinen und Sprungfedern und Schrott. Das Haus würde trotz dem, was darin passiert war, nie unheimlich aussehen, weil es von so viel Trümmern und Durcheinander umgeben war. Unheimlich sind die Geschichten, die über Beckys und Roberts Vater kursieren. Man erzählte sich nämlich, dass der Vater sie beide schlug, dass er alle seine Kinder geschlagen hatte und seine Frau auch, dass er Becky jetzt noch mehr schlug, wegen ihrer Verwachsungen, von denen manche sogar glaubten, er habe sie verschuldet, sie hatten keine Ahnung von Kinderlähmung. Die Geschichten hielten sich hartnäckig und wurden weiter ausgeschmückt. Man nahm jetzt an, Becky sei versteckt gehalten worden, wegen einer Schwangerschaft, und man glaubte, der Vater des Kindes sei ihr eigener Vater. Dann sagten die Leute, das Kind sei geboren worden und man habe es weggeschafft. »Was?« »Weggeschafft«, sagte Flo. »Sie sagten immer, geh und hol dir deine Lammkoteletts bei Tide, lass dir schöne Zarte geben. Es war höchstwahrscheinlich alles erlogen«, sagte sie bedauernd. Es konnte sein, dass Rose, die die Bewegung des Windes verfolgte, wie er die alte zerfetzte Markise entlangstrich und sich in den Rissen verfing, durch diesen Tonfall des Bedauerns und der Vorsicht in Flos Stimme aufmerksam wurde. Wenn Flo eine Geschichte erzählte, und diese war nicht die einzige, nicht einmal die unheimlichste, die sie kannte, senkte sie den Kopf und gab ihrem Gesicht einen weichen und gedankenvollen, schmerzlichen und misstrauischen Ausdruck. »Ich sollte dir diese Sachen eigentlich gar nicht erzählen. Es sollte noch mehr kommen.« Drei Halbstarke werden von einflussreichen Familien aus der Nachbarschaft angeheuert. Sie verprügeln Becky Tides Vater und verletzen ihn so, dass er nach Toronto flieht und wenige Tage später stirbt. Die drei Männer, die das getan hatten, wurden zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. »Ein Witz«, sagte Flo. »Innerhalb eines Jahres waren sie alle wieder frei, waren begnadigt worden und man hatte ihnen Stellen besorgt. Und warum das? Weil zu viel Einflussreiche darin verwickelt waren.« Und es schien, als ob Becky und Robert kein Interesse daran hatten, dass Gerechtigkeit geübt wurde. Sie blieben gut versorgt zurück. Sie kauften ein Haus in Hanratty. Robert übernahm den Laden. Becky begann nach der langen Zeit des Eingeschlossenseins ein vergnügtes und allen sichtbares Leben in der Gesellschaft zu führen. Thank you. Monroe schreibt mit Mitgefühl, macht aber niemanden zum Gegenstand ihres Mitleids. Als Erzählerin überschreitet sie die Grenzen sozialer Milieus und auch ihre Charaktere können das. Abgestürzte Hippies besitzen letztgültige Wahrheiten. Obdachlose kommen zu Geld. Gelegenheitsprostituierte werden als Christen wiedergeboren. Künstler hätten gern eine interessante Kindheit in schrecklicher Armut verbracht. Rose, das Mädchen aus dem Laden in West Hanratty, wird später als Hausfrau in Vancouver in einem wohlsituierten Umfeld fast ersticken und die Bekanntschaft von Malern und Musikern suchen. Rose kannte eine Menge Leute, die sich wünschten, arm auf die Welt gekommen zu sein und es doch nicht waren. So konnte sie sich ihnen überlegen fühlen, wenn sie ihnen verschiedene Skandal- und kleine Schmutzgeschichten aus ihrer Kindheit erzählte. Ihre Schulzeit erschien beklagenswert. Es sah aus, als müsste sie unglücklich gewesen sein, und das stimmte nicht. Wenn man überleben lernt, ganz gleich mit welcher Feigheit und Vorsicht, mit welchen Erschütterungen und Vorahnungen, ist das nicht das Gleiche, wie wenn man unglücklich ist. Es ist so interessant. Die ersten beiden Grundschuljahre ging Alice in Lower Town, dem armen Teil von Wingham, zur Schule. In ihren Geschichten über das Mädchen Rose beschreibt sie die Schule in West Hanratty als Dschungel, in dem nur die Starken und die Chamäleons überlebten. Rose entwickelt eine Strategie. Sie tut, als sei sie nicht Teil des Geschehens, tritt beiseite, beobachtet. Eine typische Haltung für Monroes weibliche Hauptfiguren. Sie lernte, nie in die Nähe des Kellergeschosses der Schule zu gehen, das lauter zerschlagene Fenster hatte und dunkel und nass wie eine Höhle war. Die dunkle Stelle unter der Treppe und den Platz zwischen den Holzstößen zu meiden. In keiner Weise die Aufmerksamkeit der großen Jungen auf sich zu lenken, die ihr wie wilde Hunde vorkamen, ebenso schnell und stark, unberechenbar und heftig im Angriff. Flo kam in die Schule, um Krach zu schlagen, ihre erklärte Absicht. Die Lehrerin war mürrisch und wollte nicht viel sagen. Sie ließ merken, dass Flos Besuch nicht erwünscht war. In West Hanratty kamen Eltern einfach nicht in die Schule. Die Mütter nahmen bei Kämpfen energisch Partei. Sie lehnten sich über die Gartentore und schrien. Manche liefen sogar hinaus, um jemand an den Haaren zu zerren oder selbst Latten zu schwingen. Flo sagte, die Lehrerin verstehe nichts von ihrem Beruf. Im Gegenteil, sie verstand sehr viel davon. In der Pause schloss sie die Tür ab und ließ alles, was geschehen mochte, draußen geschehen. Von dem Lower Town aus Monroes Kindheit ist heute wenig übrig. Weil der Fluss an mehreren Stellen angestaut worden war, um Wasser auf Sägemühlen zu leiten, trat er oft über die Ufer. In den 70er Jahren kauften die Behörden die meisten Häuser auf und bewogen die Bewohner, umzuziehen. Einen Laden gibt es nicht mehr. Doch einige Menschen, die in Lower Town aufgewachsen sind, als es eine abgeschlossene Welt mit eigenen Gesetzen war, leben noch hier. Jim Ritchie zum Beispiel. Nah am Ufer des Maitland River wohnt er in einem Haus, das schon seinem Großvater gehört hat. Lower Wingham was considered to be the wrong side of the tracks. Do you know what I mean by that? Jim Ritchie, klein, rotes Gesicht, rötlicher Haarkranz, Unterarme wie Baumstämme, kugelförmiger Rumpf. Er weiß genau, dass man weniger galt, wenn man aus Lower Town kam, dass die von der anderen Flussseite auf einen herabsahen. I mean, it was a lot of fighting, and you know, if you lived here, you were a little bit less than the one up on the other side of the bridge. Jim ist 61. Er wuchs eine Generation später hier auf als Alice Munro. Doch die Kämpfe, das Chaos, den rauen Umgang der Menschen miteinander hat auch er erlebt. We used to say that the middle of the bridge, you know, that's where Wingham ended and Lower Town began. Die Mitte der Brücke, sagt er, sei die Grenze zwischen Wingham und Lower Town gewesen. Jims Frau ist Kassiererin bei einer Fastfood-Kette. Er selbst war Automechaniker, dann Makler, jetzt fährt er einen Lastwagen. Ein paar Berufe will er noch ausprobieren. Die Zeit läuft, er lebt ja nicht ewig. Die beiden haben einen Hund, einen alten grauen Schnauzer, der an Diabetes leidet und mit nach oben gewölbtem Rücken vor dem künstlichen Kaminfeuer herumstarkst, während die Heizung uns warme Luft ins Gesicht bläst. All the things that you don't want your kids doing, we did. Als Kind hat Jim alles getan, was Eltern heute ihren Kindern verbieten. But I fully believe, man braucht eben ein bisschen Glück, um zu überleben, meint er. That you have to have a bit of luck in this world to survive. Wenn man es nicht hat, Jim wiegt den Kopf, dann sollte man nicht zu viele Risiken eingehen. Er hat dauernd sein Leben riskiert, genau wie die anderen Jungs damals. Mit 16 ist er Autorennen gefahren. Autos waren wichtig. Sie gaben einem ein Gefühl von Unabhängigkeit. Jim hat für seinen Vater Chauffeur gespielt, ohne Führerschein. Mit 14 ist er auf dem Highway gefahren. Er hat seinen Vater im Sommer durch Sturm und Regen nach Hause chauffiert und der hing bewusstlos auf dem Beifahrersitz, weil er gesoffen hatte. Jim ließ sich nicht zweimal bitten. Er fuhr gern. Auch wenn er sich strecken musste, um an Gas, Bremse und Kupplung heranzukommen. Heute denkt er, alles war gut, wie es war. Man lernt am besten aus Erfahrung, findet er. Und eine Erfahrung war das alles. Gut oder schlecht. Wenn man in Lower Town sonst nichts lernte, dann aber auf jeden Fall überleben. Ich kann das nicht. Dieser Satz kam nicht vor. Zu sagen, dass man etwas nicht kann, ist Zeitverschwendung. Man muss es machen, findet Jim. Einfach machen. Do it. In den Krisenjahren 1928 und 1929 geriet die Fuchsfarm von Alice Eltern in Schulden und ging in den 30ern bankrott. Allen Geldsorgen zum Trotz setzte Alice Mutter sich hartnäckig für die Bildung ihrer Kinder ein. Wie Flo in der Schule von West Hanratty erschien sie in der Schule von Lower Town und verlangte Ordnung und Gerechtigkeit. Vergeblich. Sie sorgte dafür, dass Alice ab dem dritten Schuljahr im Stadtzentrum von Wingham zur Schule ging, auch wenn das täglich einen Fußweg von mehreren Meilen bedeutete. Im Stadtzentrum hatte Alice eine Freundin, Mary Ross, die Tochter des Zahnarztes. Die beiden kennen sich, seit sie 4 Jahre alt waren. I've always liked her very, very much. She's been my friend since we were 4. Mary Ross spricht voller Vergnügen und Stolz von Alice, mit der sie immer noch befreundet ist. Sie stupst ihre Gesprächspartnerinnen an. Eine lebhafte, rundliche Frau, die jünger aussieht als 80. Alice liebte die gepflasterten Gehwege, die es bei Mary im Stadtzentrum gab. Sie fuhr auf Mary Street Auto und sagte eine lange Ballade über einen schottischen Sir auf, der sich in Barbara Allen, ein Mädchen aus dem Dorf, verliebt. We were mesmerized, you know, 'cause she would pedal around and And quote, all for the love of Barbara Allen. I think there was about 62 verses, so it took a bit of time. Die Ballade hatte 62 Verspaare. Und solange Alice sie aufsagte, durfte sie auf dem Tretauto bleiben. I don't think I could have dredged up anything. Mary Ross ist noch heute voller Bewunderung. Niemals hätte sie mit 4 Jahren etwas ähnlich Langes auswendig aufsagen können. Die Geschichte mit dem Tretauto beweist, findet Mary Ross, wie sehr Alice' Mutter ihre Tochter gefördert haben muss. Während Alice eine Schulklasse übersprang und sich mit Mary Ross das Prestige der Klassenbesten teilte, glitt die Farm ihrer Eltern immer mehr in den Ruin. Zur wirtschaftlichen kam eine menschliche Katastrophe, als Alice' Mutter an Parkinson erkrankte. Parkinson war damals kaum bekannt. Und dass die ehrgeizige Mrs. Laidlaw aus Lower Town, die trotz der Farmpleite Lehrer anrief, Forderungen an die Schule stellte und an gesellschaftlichen Ereignissen teilnahm, nun auch noch zitterte und am Telefon stotterte, löste Befremden aus. Eine andere alte Freundin von Alice, Donna Hall, und ihr Mann James erinnern sich an Alice Munros Mutter. No, her mother was ill when I first came here. Als Donna in die Stadt kam, war Alice Mutter schon an Parkinson erkrankt. Aber James, der in Wingham aufgewachsen ist, erinnert sich noch aus der Zeit vor der Krankheit an sie. I remember her mother before she got Parkinson's. She was a fairly typical looking housewife of the 1930s. Sie sah aus wie eine typische Hausfrau in den 30er Jahren. Sie hatte eine gute Figur, war groß und schlank. Eine Frau mit Klasse, meint Donna. Eine attraktive Frau, ergänzt James. Genau wie Mary Ross erinnert Donna sich, dass Alice' Mutter ihre Kinder unentwegt zum Lesen anregte. Trotz all ihrer Bemühungen hätten die Leute in Wingham ihre Art zu denken nicht verstanden. This is a small farming community. In Wingham, you're either Scots Presbyterian or a foreigner. Wingham sei eben eine Kleinstadt. Man lebe von der Landwirtschaft. In Wingham, meint James, ist man entweder schottischer Herkunft und Presbyterianer oder ein Fremder. Und er vermutet, dass Alice' Mutter sich immer als Fremde gefühlt hat. Her mother was a very liberal thinker, very unlike most of Wingham. Alice' Mutter hat sehr frei und weltoffen gedacht, erinnert sich James. Ganz im Unterschied zu den meisten anderen Leuten in Wingham. Er glaubt, dass sie einen großen Einfluss auf Alice hatte und ihr Schreiben förderte. Ganz sicher hat sie sich für ihre Tochter eine Art intellektueller Karriere vorgestellt und nicht gewollt, dass Alice als Farmersfrau endete. Sie war eine sehr ungewöhnliche Frau, meint James. Und wahrscheinlich wäre sie gern mehr Teil der Winghamer Gesellschaft gewesen. Aber die Einheimischen ließen das nicht zu. Als sie dann krank wurde, erinnert sich Donna, litt sie unter Sprachstörungen und anderen Behinderungen und wurde dadurch in den Augen vieler Leute noch rätselhafter. Die Leute verstanden nicht, dass sie krank war. James, der ein Berufsleben als Hausarzt hinter sich hat, nickt. Die Leute begriffen nicht, was ihre Krankheit bedeutete. Vor allem anfangs, als noch nicht bekannt war, dass sie Parkinson hatte. People in town didn't realize that she had a real disability. And Alice's father was very quiet. James erinnert sich auch an Alice's Vater. Ein ruhiger Mann und sehr intelligent, sagt Donna. Er hat ein Buch geschrieben. Ja, ein Buch über die Geschichte der schottischen Siedlung unten bei Talbot. James erinnert sich auch an den Titel. Die MacGregors. Ja, that's right, MacGregors. Alice Munros Vater arbeitete nach der Farmpleite in der Gießerei, die den meisten Menschen in Lower Town Arbeit gab. Er kam aus einer Familie schottischstämmiger Presbyterianer. Man arbeitete hart und schweigsam. Sich hervorzutun galt als sündhafte Prahlerei. Einige Kommentatoren sehen in dieser Zurückgenommenheit die Wurzeln auch für Alice Munros Scheu vor öffentlichen Auftritten. Neben der Schüchternheit, so scheint es, verband Alice und ihren Vater eine Sehnsucht, sich mitzuteilen, eine Freude am Erzählen. Ihr Vater hat sein Buch über seine Kindheit kurz vor seinem Tod mit ihrer Unterstützung geschrieben, als sie selbst schon zu Kanadas erfolgreichsten Autoren gehörte. Die Krankheit der Mutter taucht in Munros Geschichten als eine Schande auf, die die Tochter wegzuputzen versuchte. Ich war zu einer rasenden Haushälterin geworden. Ich bonerte die Fußböden und bügelte sogar die Geschirrtücher. Und ich tat das alles, um gegen so etwas wie Schande anzukämpfen. Der Verfall meiner Mutter kam uns vor wie eine außerordentliche Schande, die uns alle betraf. Ich tat das, damit es den Anschein hatte, als lebte ich mit meinen Eltern und mit meiner Schwester in einer ganz normalen Familie, in einem ordentlichen Haushalt. Aber sobald andere unser Haus betraten und meine Mutter sahen, war ihnen klar, dass dem nicht so war, und sie bemitleideten uns. Etwas, das ich nicht ertragen konnte. Ich erhielt ein Stipendium. Ich blieb nicht zu Hause, um mich um meine Mutter zu kümmern oder irgend sonst was. Ich ging fort aufs College. Alice schrieb ihre ersten Geschichten, als ihre Mutter erkrankte. Mary Ross erinnert sich, wie fasziniert die Freundin vom Schreiben war und wie sich ihre Geschichten von denen anderer Schüler unterschieden. I think she was certainly mesmerized by writing from, you know, quite an early age. So it was really amazing. Alice' Geschichten haben die ganze Klasse verblüfft und in den Bann gezogen. Während die anderen Schüler versuchten, über spannende und spektakuläre Ereignisse zu schreiben, erzählte Alice aus eigenem Erleben, sehr einfach und doch fesselnd. Alle hörten ihr fasziniert zu. Mary Ross erinnert sich auch an eine Lehrerin, die Alice förderte und ihr Talent erkannte, das ja offenkundig war, auch für Mary selbst und für andere Gleichaltrige. I mean, I could tell, and I was the age of her siblings and so on. Alice Munro hat sich mit 18 Jahren den Erwartungen von Familie und Nachbarn widersetzt. Sie ist nicht zu Hause geblieben, um ihre Mutter zu pflegen, sondern hat ein Studium in der kleinen südkanadischen Universitätsstadt London begonnen. Später hat sie in mehreren Kurzgeschichten von jungen Frauen erzählt, die mit unkonventioneller Entschlossenheit ihre Familie verlassen, ein eigenes Leben suchen. Doch nicht nur gelungene, auch abgebrochene, zurückgenommene Aufbrüche ins Leben hat Alice Munro beschrieben. In »Nicht ganz bei Trost«, auf Englisch »A Queer Streak«, versorgt das Mädchen Violet eine fünfköpfige Familie, während die Mutter im Garten herumstreift und der Vater illegalen Geschäften nachgeht. Violets Mutter, Tante Ivy, brachte drei Jungen zur Welt und sie verlor sie schon als Babys. Dann bekam sie drei Mädchen. Vielleicht zum Trost für das Unglück, das ihr bisher in einer entlegenen Ecke des Bezirks South Sherbrooke widerfahren war, vielleicht auch, um schon im Voraus einen Mangel an mütterlichen Gefühlen zu kompensieren, gab sie den Mädchen die ausgefallensten Namen, die ihr einfielen. Opal Violet, Dawn Rose und Bonnie Hope. Vielleicht betrachtete sie diese Namen lediglich als vorübergehende Zierde. Violet machte sich Gedanken. Hatte ihre Mutter sich je vorgestellt, dass ihre Töchter solche Namen auch noch 60 oder 70 Jahre später mit sich herumschleppen müssten, wenn sie korpulente, verwelkte Frauen wären? Mag sein, dass sie glaubte, ihre Töchter würden auch wegsterben. Violets Vater hieß King Billy. King Billy Thoms. Es gab auch ein Pferd namens King Billy, einen Apfelschimmel, der das Zugpferd der Familie war. Er wurde im Winter vor den Schlitten, im Sommer vor das Buggy gespannt. Violet geht nach Ottawa und studiert, um Lehrerin zu werden. Woher ihr Vater das Geld für ihre Ausbildung nimmt, darum kreisen wilde Gerüchte. Als Studentin in Ottawa verliebt sich Violette in einen jungen Pfarrer der Unierten Kirche, wird fromm und verlernt zu fluchen. In der Woche vor ihrem Lehrerinnenexamen kehrt sie nach Hause zurück, weil ihr Vater Drohbriefe bekommt. Im ersten Brief wird ihm prophezeit, er sei so gut wie tot. King Billy geht zum Arzt. Der zweite Brief folgt kurz darauf. Was für ein törichter Ignorant du warst, zum Arzt zu gehen. Du hättest dir deinen 2-Dollar-Schein besser aufgehoben, um dir damit deinen dreckigen alten Hintern abzuwischen. Ich habe nie gesagt, dass du an einer Krankheit sterben wirst. Du wirst umgebracht. Das ist es, was dir blüht. Du bist nicht sicher, egal wie gut deine Gesundheit ist. Ich kann nachts in dein Haus kommen und dir die Kehle durchschneiden. Ich kann mich hinter einem Baum verstecken und dich erschießen. Ich kann mich von hinten anschleichen und eine Schlinge um deinen Kopf werfen und dich erwürgen. Und du wirst nicht einmal mein Gesicht sehen. Wie findest du das? Violette findet heraus, dass ihre Schwester Dawn Rose die Briefe geschrieben hat und erzählt es ihrem Verlobten, dem unierten Pfarrer. Für ihn, aber auch für sie selbst, klebt jetzt der Irrsinn der Familie an ihr. Er löst die Verlobung. Im Zug fährt sie nach Hause und verwandelt die Enttäuschung in religiöse Gewissheit. Es war nicht dein Ziel, ihn zu heiraten. Es war nicht das Ziel in deinem Leben. Trevor nicht zu heiraten. Nicht dein Lebensziel. Für sie zu sorgen. Für alle. Deine ganze Familie und besonders für Dawn Rose. Für sie alle zu sorgen und besonders für Dawn Rose. Eine goldene Chance. Wozu? Du weißt wozu. Nachzugeben, aufzugeben, für sie zu sorgen, für andere da zu sein. Violette bleibt bei ihrer Familie, kauft ein Auto und arbeitet auf dem Fernsprechamt. Als Leserin ist man sich nicht sicher, dass ein Leben als Pfarrersfrau fröhlicher gewesen wäre. Es gibt in Alice Munros Short Stories noch eine ganze Reihe solcher Protagonistinnen, die aufbrechen und schließlich doch auf dem Absatz kehrt machen und nach Hause fahren. Familiäre Bindungen, sexuelle Anziehung, eingefleischte Religiosität holen diese Heldinnen nach Hause zurück. Und nie bewertet Monroe diese Entscheidung. Nie erscheinen diese Frauen dümmer als andere, die aus der Provinz in die Stadt ziehen. Auf einer Farm etwas abseits der Landstraße zwischen Wingham und dem Huronsee treffen wir Ross Proctor. Er humpelt mit einer Krücke über den Hof, um sein 30 Jahre altes Pferd Scott zu füttern und bittet uns ins Haus. Seine Frau Mary ist mit Alice zur Schule gegangen. Am Küchentisch erzählen die beiden uns eine Geschichte über King Billy Thoms, den Vater von Violette, in A Queer Streak. A county or area could declare that you couldn't have any booze. And of course, that's what the law people thought, but we had a bootlegger just lived about 4 or 5 miles over here, and his name was Bill Thompson. Billy handelte verbotenerweise mit Alkohol. Das war in den 30ern, als eine Gemeinde oder Gegend sich zur Abstinenz bekennen konnte. Wenigstens dachten die Gesetzgeber, es wäre möglich, den Alkohol zu verbieten. Ross kann da nur grinsen. Er erinnert sich, dass Schwarzhändler in die Nachbargemeinden fuhren, wo es Alkohol in den Geschäften gab, und ihn zu Hause für den doppelten Preis verkauften. Billy Thoms war der nächste Schwarzhändler hier. Er wohnte nur 3 oder 5 Meilen von Ross' elterlicher Farm entfernt. And one time, there's a bunch of guys there in his house, and he said he would dance on the ceiling. Und eines Tages, das weiß Ross von Bills Sohn Joe, verkündete Billy Thoms einer ganzen Horde von Kunden, er werde jetzt gleich auf der Zimmerdecke tanzen. Die Käufer erklärten ihn für verrückt. Aber er machte probeweise einen Kopfstand auf dem Tisch, holte dann noch einen Stuhl, stellte ihn auf die Tischplatte, machte Kopfstand auf dem Stuhl und tanzte an der Decke. That was our local bootlegger. Thank you. Man kann Monroe überall lesen, ohne die Billy Thoms und Flo's und all die anderen Bewohner und Bewohnerinnen ihrer fiktiven Kleinstädte in der Realität aufzusuchen. Und doch scheint es, als hätten die Landschaft und die Menschen in diesem Zipfel Kanadas an den Short Stories mitgewirkt. It'll play, move this, you can have it just continue to play one or you... So we have never even played the things since we got it back. Mit 18 Jahren hat Alice Monroe Wingham und das platte Land östlich des Huronsees verlassen, um in der südkanadischen Universitätsstadt London zu studieren. 2 Jahre hat sie dort vor allem gelesen und Geschichten geschrieben, bis ihr Stipendium auslief und sie heiratete. Als Hausfrau und Mutter hat sie die neu gewonnene Freiheit wieder verloren, aber neues Material für Geschichten entdeckt. Die kühne Hoffnung auf sexuelles Glück, die existenzielle Angst um die eigenen Kinder, die Experimente der 70er Jahre und die neuartige Kälte und Einsamkeit, die sie manchmal mit sich brachten. Von all diesen Erfahrungen, den schwindelerregenden Formveränderungen der Liebe in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, handelt die nächste Stunde dieser langen Nacht. Im Sommer 1949 bricht Alice Monroe, die damals noch Alice Ann Laidlaw heißt, aus dem 3000-Seelen-Städtchen Wingham östlich des Huronsees nach London auf, eine Universitätsstadt im Südosten Kanadas. Mit diesem Aufbruch widersetzt sie sich den Erwartungen von Nachbarn und Familie. Sie wird nicht ihre an Parkinson erkrankte Mutter pflegen, sie will Schriftstellerin werden. In London wird sie die ersten Short Stories eines später riesigen und viel bewunderten Oeuvres veröffentlichen. Sie hatte einen Fensterplatz und war bald außerordentlich glücklich. Sie fühlte, wie West Henrity von ihr wegflog, wie ihr eigenes, anstrengendes Selbst ebenso leicht wie alles andere von ihr abfiel. Sie liebte die immer fremder werdenden Städte. Eine Frau stand im Nachthemd an ihrer Hintertür. Es war ihr einerlei, ob jemand sie vom Zug aus sah. Sie fuhren nach Süden, heraus aus der Schneeregion, hinein in einen zeitigeren Frühling, eine weichere Landschaft. Die Leute dort konnten in den Gärten hinter den Häusern Pfirsichbäume pflanzen. Wir reisen in entgegengesetzter Richtung, fahren auf einer schnurgeraden Landstraße von der Universitätsstadt London aus Richtung Norden in den Schnee hinein. Nein, hier wachsen keine Pfirsichbäumchen in den Gärten. Tannen biegen sich im Wind. Die Straße führt durch kleine Orte, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, als die Gegend noch dicht bewaldet war und zum ersten Mal besiedelt wurde. Viele Siedler kamen aus Schottland und waren streng presbyterianischen Glaubens. Harte Arbeit galt ihnen als Gottesdienst. Aufheben von sich zu machen war verpönt. Und doch hatte fast jeder der kleinen Orte, durch die wir fahren, seine eigene Zeitung, in der Hochzeiten, Unfälle, Reisen, Gewinne und Verluste bekannt gemacht wurden. Diese seltsame Mischung aus Demut und Mitteilungsbedürfnis findet sich auch in Monroes Geschichten. Hierher kommt sie, aus dem platten Agrarland östlich des Huronsees. Von hier wollte sie mit 18 weg. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Fragten zu Hause die religiösen Verwandten. Und in der Short-Story-Sammlung Who Do You Think You Are? Finden sich viele autobiografische Anklänge. Auch Rose, die Heldin dieser Geschichten, will fort aus dieser Gegend und bricht in die Stadt auf. Glaubt man den Erzählungen ihrer Stiefmutter Flo, so ist die Reise lebensgefährlich. Flo sagte, man müsse sich vor Mädchenhändlern hüten. Sie nahm die $10 und steckte sie in einen kleinen Stoffbeutel, den sie an dem Gummiband von Roses Slip festnähte. Etwas anderes, das leicht passieren konnte, war, dass Rose der Geldbeutel gestohlen würde. »Pass auch auf«, sagte Flo noch, »auf Leute, die wie Geistliche angezogen sind. Das sind die Schlimmsten.« Das war die Verkleidung, in der Mädchenhändler gewöhnlich auftraten, ebenso wie die, die einem das Geld abluchsen wollten. Rose sagte, ihr sei nicht klar, wie sie sagen könne, wer verkleidet sei. Das wird sie bald herausfinden, denn Rose ist eine unerschrockene Beobachterin, hungrig nach intellektueller und sexueller Erfahrung. Munros Übersetzerin Karen Nölle ist eine von vielen Leserinnen, die sich in diesem Erfahrungshunger wiedergefunden haben. Ich habe Alice Munro einfach schon gern gelesen, als ich ausstudiert hatte und als junge Dozentin an der Uni war. Da war ich immer auf der Suche nach Autorinnen, weil mich das Denken und Schreiben von Frauen über alles interessiert. Und eine Geschichte von ihr gelesen, dann hängt man irgendwie am Haken. Auch Karen Nölle, rund 20 Jahre jünger als Alice Munro, hat sich für einen Aufbruch entschieden. Weg von der Uni, hinein in ein Leben als selbstständige Übersetzerin, Lektorin und Herausgeberin, um weibliche Stimmen in der Literatur zu entdecken. Sie hat zwei von Munros Erzählbänden ins Deutsche übersetzt. Mir ging es so, als ich an der Uni unterrichtete, dass ich relativ einsam war. Meine Denkkategorien, die damals noch gar keine waren, waren ganz anders ausgebildet als das, was in meiner Umgebung war. Und sie war eine von denen, wo ich dachte, ach ja, da sind ja so Fragen ausformuliert, die in mir vielleicht so ganz leise wachsen würden, wenn ich denn jemanden hätte, mit dem ich über sowas reden kann. Und ich glaube, deswegen ist sie mir auch so lieb geworden. Munro ist, genau wie ihre Protagonistin, auf der Suche und nicht bereit, ihre Neugier durch Moral begrenzen zu lassen. Sie hat ja eine ganze Menge Geschichten darüber, wie bleibt man seiner Familie, seiner Vergangenheit, seiner Jugend treu und entwickelt sich doch ganz eigenständig. Und dann hat sie eine hinreißende Menge Geschichten über Ehebruch, die ganz anders sind als normale Ehebruchsgeschichten, weil die Antriebe, auch oft die ganz armseligen Antriebe, jetzt ein kleines bisschen Abenteuer zu erleben, auf eine Art auch wieder biografisch ernst genommen werden, die das verständlich machen und es nicht moralisch verurteilen, sondern eben sagen, ja, wenn man so und so gelagert ist und das Leben rundherum ist so und so, dann liegt es doch nahe, mal miteinander gemeinsam in einem schrecklichen Wohnwagen ins Bett zu steigen oder sowas. Ne? Sexuelle Neugier führt Munros Heldinnen auf schwieriges, meist von Männern beherrschtes Gelände. In der Geschichte Wilde Schwäne ist Rose auf dem Weg nach Toronto. Rose überlegte sich, was sie in Toronto besorgen wollte. Zuerst, was Flo brauchte. Spezialstrümpfe für ihre Krampfadern, einen Spezialzement, um die Henkel wieder an die Töpfe zu kleben und ein vollständiges Dominospiel. Für sich selbst wollte Rose Haarentferner für ihre Arme und Beine kaufen und, wenn möglich, eine Garnitur aufblasbarer Kissen, die angeblich Hüften und Schenkel schlanker machten. Der Zug wurde voller. In Brantford fragte sie einen Mann, ob er sich neben sie setzen dürfe. »Es ist kühler draußen, als man meinen möchte«, sagte er. Er bot ihr einen Teil seiner Zeitung an. Sie sagte, »Danke, nein.« Der Mitreisende entpuppt sich als Geistlicher und Naturliebhaber. Er erzählt Rose von wilden Schwänen, die er auf einem See gesehen hat. Rose war außerstande, sich für wilde Schwäne zu interessieren, weil sie fürchtete, er würde das Gespräch von ihnen auf die Natur im Allgemeinen und dann auf Gott lenken, wozu sich ein Geistlicher wohl verpflichtet fühlte. Das tat er aber nicht. Er hörte bei den Schwänen auf. Eine Ecke der Zeitung berührte ihr Bein. genau am Rand ihres Mantels. Sie dachte eine Zeit lang, es sei die Zeitung. Dann sagte sie zu sich selbst, und wenn es eine Hand ist? Das war etwas, was sie sich vorstellen konnte. Sie schaute oft auf die Hände von Männern, auf den Flaum an ihren Unterarmen, ihre kräftigen Umrisse. Wenn es nun wirklich eine Hand war. Sie rutschte ein wenig, rückte, soweit sie konnte, ans Fenster. Ihre Fantasie schien diese Wirklichkeit geschaffen zu haben. Eine Wirklichkeit, auf die sie keineswegs vorbereitet war. Sie fand sie beunruhigend. Sie konzentrierte sich auf dieses Bein, auf dieses Stückchen Haut, das der Strumpf bedeckte. Sie brachte es nicht fertig, hinzusehen. War da ein Druck oder nicht? Sie rückte noch einmal. Ihre Beine waren und blieben fest geschlossen. Es stimmte. Es war eine Hand. Es war der Druck einer Hand. Sie fühlte sich ihretwegen unbehaglich, verärgert, leicht angeekelt, in der Falle und auf der Hut. Aber sie konnte es nicht über sich bringen, sie zurückzuschieben. Sie konnte nicht darauf beharren, dass sie da war, während er darauf zu beharren schien, dass sie nicht da war. Wie konnte sie ihn für verantwortlich erklären, während er da so harmlos und vertrauensvoll lag und sich von seinem geschäftigen Tag ausruhte, mit einem so zufriedenen und gesunden Gesicht? Ein Mann, der älter war, als ihr Vater wäre, wenn er noch lebte. Ein Mann, der an Ehrerbietung gewöhnt war, ein Naturliebhaber, ein Bewunderer weißer Schwäne. Wenn sie wirklich »bitte nicht« sagte, würde er sie ganz sicher nicht beachten, als ob er eine Albernheit oder Unhöflichkeit von ihr übersehe. Sie wusste, sobald sie es gesagt hätte, würde sie wünschen, er hätte es nicht gehört. Aber es war noch mehr im Spiel. Neugier, beständiger, gebieterischer als alle Lust. Sie war eine Lust in sich selbst, die einen dazu bringt, sich zurückzuziehen und zu warten, zu lange zu warten, fast alles zu wagen, nur um zu sehen, was geschehen wird. Zu sehen, was geschehen wird. So klar Monroe in vielen ihrer Short-Stories Einschüchterung, Gewalt und Ausbeutung darstellt, ihre Heldinnen sind Entdeckerinnen der eigenen Leidenschaft. Sie sagen Ja zu ihren Erfahrungen, auch wenn sie wehtun. Denn sie wollen mit weit offenen Augen das von Grabenkämpfen zerfurchte Land der menschlichen Lust erkunden. Dabei beobachten sie sich selbst, wie sie auch Demütigungen hinnehmen, beobachten ihre Erregung ebenso wie die Scham, den Trotz, den Ekel, die Befriedigung ihrer Neugier. Sie weichen nicht aus. Sexualität ist für sie eine notwendige Form des In-der-Welt-Seins, auch wenn die Welt von Unterdrückung geprägt ist. Monroe tritt ein Autorinnenleben lang mit gleichbleibender Aufmerksamkeit, den sexuellen Fantasien und Abhängigkeiten, dem Verrat und der Lust gegenüber. An der Universität von Western Ontario studiert Alice Monroe zuerst Journalistik, dann englische Literatur. Sie liest und schreibt, veröffentlicht ihre erste Kurzgeschichte in der Universitätszeitung und findet Anerkennung. Sie lernt auch Gerald Fremlin kennen, einen Studenten aus den höheren Semestern und Veteran des Zweiten Weltkrieges. Sehr viel später, als sie 44 ist, wird er ihr zweiter Ehemann werden. Doch zunächst interessiert er sich mehr für ihre Short Stories als für sie selbst. Mehrere kleine Stipendien und Jobs in Bibliotheken erlauben Monroe knapp zu überleben. Nach 2 Jahren laufen die Stipendien aus. Ein Abschluss zu machen, ist damit aus Geldmangel unmöglich. Nach Wingham will Alice nicht zurück. So bleibt als weitere Fluchtmöglichkeit und als damals selbstverständlicher Schritt des Erwachsenwerdens die Ehe. In der Geschichte »Das Bettlermädchen« wird Rose von einem jungen Mann aus gutem Haus umworben, verlobt sich und trennt sich, sucht in den eigenen Gefühlen eine Beständigkeit, die so etwas wie die Ehe rechtfertigen könnte, schließlich heiratet sie ihn. 10 Jahre später, nach der Scheidung, erinnert sie sich an den Moment, als sie ihn in der Bibliothek sitzen sah und die Verlobung erneuerte. Wenn Rose später Rückschau hielt und über diesen Augenblick ihres Lebens sprach, dann sagte sie, kameradschaftliches Mitleid habe sie überwältigt. Sie konnte dem Anblick eines bloßen, gebeugten Nackens nicht widerstehen. Dann ging sie näher darauf ein und sagte, Gier. Gier. Sie sagte, sie habe einfach zu ihm hinrennen müssen und habe sich an ihn geklammert und sein Misstrauen überwunden und ihn geküsst und habe geweint und sich wieder eingedrängt, weil sie einfach nicht wusste, wie sie ohne seine Liebe und ohne sein Versprechen, sich um sie zu kümmern, zurechtkommen sollte. Sie hatte Angst vor der Welt und sie war nicht imstande gewesen, irgendeinen anderen Lebensplan für sich zu schaffen. Unsinn, konnte sie dann später auch wieder sagen. In Wirklichkeit war es Eitelkeit. Es war die reine und einfache Eitelkeit, ihn wieder aufzurichten, ihm sein Glück zurückzugeben, zu sehen, ob sie das konnte. Was sie niemals erzählte, nie beichtete, war die Tatsache, dass sie manchmal dachte, es sei nicht Mitleid oder Gier oder Feigheit oder Eitelkeit gewesen, sondern etwas ganz anderes, etwas wie eine Vision des Glücks. Sie glaubt nicht, dass sie völlig normale, erträgliche Zeiten in ihrer Ehe hatten, Strecken mit Tapezieren und Urlaub machen und Essen und Einkaufen und Sorgen wegen eines kranken Kindes, aber manchmal konnte, ohne Grund oder Vorwarnung, das Glück, die Möglichkeit des Glücks, sie überraschen. Dann war es, als lebten sie in einer anderen und doch gleich aussehenden Haut, als lebten da eine Rose und ein Patrick, strahlend lieb und unschuldig, die im Schatten ihres gewöhnlichen Selbst sonst kaum zu sehen waren. Vielleicht war es dieser Patrick, den sie sah, als sie frei von ihm und unsichtbar für ihn war, während sie in seine Lesekabine schaute. Vielleicht war es so. Dann hätte sie ihn verlassen sollen. Every time it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Make sure that your umbrella is upside down. Treat it for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So anytime it thunders, don't go under a tree. There'll be pennies from heaven for you and 1951, mit 20 Jahren, heiratete Alice Ann Laidlaw Jim Munro, den Spross einer wohlhabenden Familie von der Westküste Kanadas. Zu ihrem nächsten Geburtstag schenkte er ihr eine Schreibmaschine. In einem Interview hat sie später gesagt, sie hätte nur einen Mann akzeptiert, der ihr Schreiben unterstützte. Jim Munro bewunderte sie als Schriftstellerin und war froh, sich durch die unkonventionelle, lebhafte Alice von seinem steifen Elternhaus zu entfernen. Doch er hegte auch althergebrachte Erwartungen an seine Frau und die Ehe und wünschte sich ein wohlgeordnetes Heim. Die beiden zogen nach Vancouver, wo Jim eine Stelle im Kaufhaus Eatons annahm, für das auch sein Vater arbeitete. Alice Munro versuchte zu schreiben. Im Oktober 1953 brachte sie ihre Tochter Sheila zur Welt. Eine Zerreißprobe hatte begonnen. I think what I was drawn to immediately was the voice. Robert Thacker hat die Spuren dieser Zerreißprobe in Munros Werk genauestens untersucht. Er ist Professor für kanadische Literatur in Canton, einer kleinen Universitätsstadt im Staat New York, USA, am St. Lawrence-Strom. Schon seine Magisterarbeit hat er über Alice Munro geschrieben. Ihre Stimme als Autorin, die Detailfülle, mit der sie eine Welt erschafft, zogen ihn an. Und er bewundert bis heute ihre Fähigkeit, scheinbar alltägliche Ereignisse so einzuordnen, dass sie plötzlich als entscheidende Momente eines Lebens erscheinen. Robert Thacker hat mehrere Lebensphasen in Begleitung von Munros Short Stories durchschritten und ist dabei zu akademischen Würden gekommen. Zunächst gegen Alice Munros Willen, später aber mit ihrer Hilfe, hat er eine 600 Seiten dicke Biografie über sie geschrieben. Darin geht es nicht um private Details, sondern um ihre Entwicklung als Schriftstellerin. Mit endloser Geduld zeichnet er Kontakte zu Lektoren und Redakteuren nach, verfolgt, wie Munro Absagebriefe verkraftet und Short Stories immer wieder überarbeitet, zeichnet literarische Einflüsse nach. What I was struck by when I first started looking at her materials is what a serious professional writer does with her time is write. Was eine ernsthafte Schriftstellerin mit ihrer Zeit anfängt, sieht man im Archiv, meint Thacker. Schreiben, schreiben, schreiben. Robert Thacker hat Manuskript um Manuskript, Fassung um Fassung derselben Short Story studiert und konnte Munro beinahe zusehen, wie sie sich abmühte, die Geschichte so zu formen, wie sie wollte. Diesem Eindruck riesiger Mühe könne man sich nicht entziehen. Munro sei ewig unzufrieden. Sie überarbeite alles immer wieder aufs Neue. In der Zeit ihrer Ehe aber wurde das Schreiben für Alice Munro immer schwieriger. There's a big fat file of nothing but beginnings, okay? And there are lots of them where there's only a couple of sentences. In ihrem Archiv in Calgary fand Thacker stapelweise Anfänge von Geschichten, oft nur ein paar Sätze, selten eine halbe Seite. Spuren eines Kampfes. Dennoch hielt Alice Munro in dieser Zeit Kontakt zu einem Redakteur der Canadian Broadcasting Corporation, des staatlichen kanadischen Rundfunks. Und Robert Weaver, der sie noch während ihrer beiden Studienjahre kennengelernt hatte, hielt Kontakt zu ihr. Er fragte bei Alice Munro um Kurzgeschichten nach, die er für seine Radiosendung Canadian Short Story, später Anthology, brauchte und antwortete mit detaillierter Kritik, selbst wenn er Geschichten ablehnte. Der Kontakt zu ihm ermöglichte es der Schriftstellerin Munro, gelegentlich aufzutauchen. In der übrigen Zeit lebte sie inkognito, im Hausfrauengewand. Ihre Nachbarn in Vancouver nahmen sie meist nur als Ehefrau und Mutter wahr. Diese Rollenzuschreibung habe sie viel mehr beim Schreiben behindert als die praktische Sorge um Sheila und die 1957 geborene Tochter Jenny, hat Alice Munro später in einem Interview geklagt. Es gibt ein Foto aus der Zeit, als der Kampf um Ausdruck sie in eine Sackgasse zu führen drohte, in Niedergeschlagenheit und Lähmung zu enden schien. Munro sieht darauf gebeugt aus. Ihre Gesichtszüge wirken starr und schwer wie nie auf früheren oder späteren Fotos. Und doch muss Munro, die wache Beobachterin, unter dem Panzer weitergelebt haben. Denn sie registrierte erste feine Erdbebenstöße, mit denen sich andere Zeiten ankündigten. Frauen interessierten sich auf neue Weise füreinander. Munros Protagonistin Rose findet als Wöchnerin im Krankenhaus eine Freundin. Your dad is rich. Jocelyn und Rose hatten sich in der Wöchnerinnenstation des Allgemeinen Krankenhauses von North Vancouver kennengelernt. Das Erste, was Rose sah, als sie, nachdem sie Anna bekommen hatte, auf die Station zurückgebracht wurde, war Jocelyn, die im Bett saß und die Tagebücher von André Gide las. Rose erkannte das Buch an seinen Farben. Sie hatte es in den Regalen des Drugstore gesehen. Gide stand auf der Liste der Schriftsteller, die sie durcharbeiten wollte. Zur damaligen Zeit las sie nur große Schriftsteller. Was Rose an Jocelyn augenblicklich überraschte und freute, war die Tatsache, dass Jocelyn so sehr wie eine Studentin wirkte, dass sie sich so wenig von der Wöchnerinnenstation hatte beeinflussen lassen. Jocelyn hatte lange schwarze Zöpfe, ein kräftiges, blasses Gesicht, eine dicke Brille, keine Spur von Reiz und den Anschein einer behaglichen Konzentriertheit. Rose wünschte sehr, sie kennenzulernen. In den Wöchnerinnenbetten ringsum philosophieren Frauen über die Ordnung in ihren Küchenschränken und die beste Möbelpolitur. Die Frau, die erklärt hatte, wie sie es mit den Küchenschränken hielt, redete nun darüber, wie sie den Staubsauger handhabte. Sie sagte, es sei von größter Wichtigkeit, alle Zusatzgeräte zu gebrauchen, weil sie doch einen Zweck hätten und weil man ja schließlich dafür bezahlt habe. Viele Leute machten von ihnen keinen Gebrauch. Sie beschrieb, wie sie die Vorhänge in ihrem Wohnzimmer saugte. Eine andere Frau sagte, sie habe es auch probiert, aber der Stoff habe sich immer wieder gebauscht. Die Frau, die alles wusste, sagte, das komme daher, dass sie es nicht richtig gemacht habe. Rose fing Jocelyns Blick hinter dem Rand ihres Buchs auf. »Ich hoffe, Sie polieren Ihre Herdknöpfe«, sagte sie ruhig. »Natürlich tue ich das«, sagte Jocelyn. »Polieren Sie sie jeden Tag?« »Ich habe sie immer zweimal am Tag poliert, aber jetzt, wo ich noch ein Kind habe, weiß ich nicht recht, ob ich das schaffen werde. Benutzen Sie diese spezielle Herdknopfpolitur?« »Aber sicher, und ich benutze die Spezialherdknopftücher, die es in diesen Spezialpackungen gibt.« »Das ist gut. Es gibt Leute, die das nicht tun.« »Manche Leute nehmen einfach irgendwas. Alte Spüllappen, alte Rotzlappen, alten Rotz.« »I've flown around the world in a plane. I've settled revolutions in Spain. The North Pole I have charted, but can't get started with you.« Im Gegensatz zu Rose kommt Jocelyn aus einer bürgerlichen Familie. Die Armut, in der Rose aufgewachsen ist, verleiht ihr jetzt, in den reicheren 50er Jahren, einen Hauch von Künstlertum. Mehr als ein Hauch davon steht allerdings einer Frau nicht zu. Auch nicht in den Augen von Jocelyn. Sie sprachen von ihren jugendlichen Zielen. Sie glaubten wirklich, ihre Jugend sei vorbei. Rose sagte, sie habe Schauspielerin werden wollen, obwohl sie viel zu feige sei, jemals eine Bühne zu betreten. Jocelyn hatte Schriftstellerin werden wollen. »Dann lernte ich Clifford kennen«, sagte sie. »Als ich sah, was wirkliches Talent ist, wusste ich, dass ich wahrscheinlich nur eben herumspielen würde, wenn ich zu schreiben versuchte, und dass ich besser daran täte, ihn zu umsorgen oder was immer es ist, das ich für ihn tue. Er ist wirklich begabt. Manchmal ist er eine armselige Gestalt. Er kommt aber damit durch, weil er wirklich begabt ist.« »Ich glaube, das ist eine romantische Vorstellung«, sagte Rose fest und mit Eifersucht, »dass begabte Menschen mit allem durchkommen sollten.« »Meinst du? Aber bei großen Künstlern war es immer so. Nicht bei Frauen. Aber Frauen sind gewöhnlich keine großen Künstler, jedenfalls nicht in der gleichen Art.« Das waren die Gedanken der meisten gebildeten, nachdenklichen, ja selbst unkonventionellen oder politisch radikalen jungen Frauen jener Zeit. Einer der Gründe, warum Rose sie nicht teilte, lag darin, dass sie nicht gebildet war. Dieses Gespräch zwischen Jocelyn und Rose ist in den 50er Jahren angesiedelt. In den Großstädten des Nachbarlandes USA probieren zu dieser Zeit junge Leute neue Formen des Zusammenlebens und neue Schreibweisen aus und werden von der Literaturkritik als Beat Generation identifiziert. Im Oktober 1955 hat Allen Ginsberg zum ersten Mal sein Gedicht Howl öffentlich vorgetragen. Jocelyn will es Rose am Telefon vorlesen und kommt nicht über das Wort Fuck hinweg. Noch sind die Verhältnisse wohlgeordnet und festgefügt. Noch gibt es Regeln, gegen die man verstoßen kann. Rose verliebt sich in Jocelyns Mann Clifford. Doch die Ehe bricht sie, wegen überwältigender praktischer Hindernisse, nur in Gedanken. Während all dieser Monate waren Clifford und Rose niemals zusammen ins Bett gegangen. Sie hatten sich auch sonst nirgends geliebt. Die Lage war so: Jocelyn und Clifford hatten keinen eigenen Wagen. Patrick und Rose hatten einen, aber Rose fuhr ihn nicht. Cliffords Arbeit hatte den Vorteil, dass sie unregelmäßig war. Aber wie konnte er es einrichten, Rose zu treffen? Konnte er mit dem Bus über die Lionsgate-Brücke fahren und dann am helllichten Tag vor den Panoramafenstern der Nachbarn ihre Vorortstraße hinaufkommen? Konnte Rose einen Babysitter nehmen, behaupten, sie gehe zum Zahnarzt, den Bus in die Stadt nehmen, Clifford in einem Restaurant treffen, mit ihm in ein Hotelzimmer gehen? Aber sie wussten nicht, in welches Hotel sie gehen sollten. Sie hatten Angst, ohne Gepäck würden sie wieder auf die Straße geschickt oder der Sittenpolizei gemeldet, müssten auf dem Polizeirevier sitzen, während Jocelyn und Patrick gerufen würden, um sie abzuholen. Zudem hatten sie nicht genug Geld. Rose fliegt in eine kleine Stadt, in der Clifford mit einem Tourneeorchester spielt. Die Reise ist ein meisterhaft beschriebener Parcours der Peinlichkeiten, Scham und Schuldgefühle und der Vorfreude. Schließlich macht Clifford einen Rückzieher, beruft sich auf seine Pflichten als Familienvater. Ende der 70er Jahre trifft Rose, Jocelyn und Clifford als wohlsituierte Ex-Hippies wieder. Jocelyn und Clifford leben in Toronto. Sie sind nicht mehr arm. Clifford hat Erfolg. Sein Name erscheint auf Plattenhüllen, wird im Radio genannt. Sein Gesicht und noch öfter seine Hände hat man im Fernsehen gesehen, wenn er Geige spielt. Jocelyn hat gefastet und ist schlank geworden. Sie hat ihr Haar schneiden und in Form bringen lassen. Es ist in der Mitte gescheitelt und weicht in einem Bogen vom Gesicht zurück und ist, von den Schläfen ausgehend, mit weißen Strähnen durchzogen. War der Ehebruch mit Clifford 20 Jahre zuvor ein monatelang ersehntes, unaussprechliches Wagnis, so ist Sex jetzt genauso leicht zu haben wie aufgeweichte Salzstangen nach einer Party. »Was können wir machen?«, sagte Rose. »Trinken sollten wir nichts mehr.« »Wir könnten uns lieben«, sagte Clifford. Jocelyn und Rose sagten genau gleichzeitig »Wirklich?« Dann hakten sie ihre kleinen Finger ineinander und sagten »Wir leben noch 100 Jahre zusammen.« Worauf Clifford ihnen die Kleider auszog. Sie frösteten nicht, es war warm vor dem Kamin. Clifford verteilte seine Aufmerksamkeit auf sie beide. Auch er zog sich aus. Rose fühlte sich merkwürdig, ungläubig, eher ablehnend, leicht erstaunt und irgendwie war sie zu träge, um etwas zu tun, auch entsetzt und traurig. Obwohl Clifford sich ihnen zu Anfang gleichermaßen zugewandt hatte, war sie diejenige, zu der er schließlich kam, ziemlich schnell auf dem noppigen, flauschigen Teppich. Jocelyn schien über ihnen zu schweben und ließ ermutigende Laute der Zustimmung hören. Am nächsten Morgen musste Rose fort, bevor Jocelyn und Clifford aufgewacht waren. Sie musste in die Stadt zur U-Bahn. Sie fand, dass sie die Männer mit jenem prüfenden Hunger, jenem kalten und verderblichen Drang anschaute, von dem sie eine Zeit lang frei gewesen war. Sie wurde allmählich sehr ärgerlich. Sie ärgerte sich über Clifford und Jocelyn. Sie fand, sie hätten sie zum Narren gehalten, sie betrogen, ihr einen Mangel gezeigt, dessen sie sich sonst nicht bewusst geworden wäre. Sie beschloss, sie nie wiederzusehen und ihnen einen Brief zu schreiben, in dem sie ihnen über ihren Egoismus, ihre Dummheit und moralische Verkommenheit Bescheid sagen wollte. Als sie diesen Brief zu ihrer eigenen Zufriedenheit in Gedanken verfasst hatte, war sie wieder auf dem Land und hatte sich beruhigt. Sie beschloss, ihn nicht zu schreiben. Einige Zeit später beschloss sie, weiterhin mit Clifford und Jocelyn befreundet zu bleiben, weil sie in diesem Abschnitt ihres Lebens gelegentlich solche Freunde brauchte. Vor den Experimenten und neuen Selbstverständlichkeiten der 70er Jahre lagen in Alice Munros Leben zwei Jahrzehnte als Ehefrau und Mutter. Sie und ihr Mann Jim versuchten einen neuen Anfang miteinander, als sie 1963 von Vancouver nach Victoria zogen und dort einen Buchladen eröffneten. Seit 1959 hatte Alice an einem Roman geschrieben, den sie nie veröffentlichte. Nun erlaubte die Arbeit im Laden ihr eine Pause von ihren Versuchen zu schreiben, eine Möglichkeit, Atem zu schöpfen. 1966 brachte sie ihre jüngste Tochter Andrea zur Welt. Munroe hatte in den zurückliegenden Jahren immer wieder einzelne Geschichten in Zeitschriften und im kanadischen Rundfunk veröffentlicht. Dennoch lebte sie als Schriftstellerin immer noch weitgehend undercover. Sie teilte das Leben vieler Frauen ihrer Generation und beobachtete es zugleich, suchte darin Anfänge für Geschichten. Vielleicht ähnelte dieser Zustand dem stillen Gären, das Munroe später in der Geschichte Manasseh Tong als innere Verfassung einer erfundenen Dichterin aus dem 19. Jahrhundert beschrieben hat. Elmida hat einen alleinstehenden männlichen Nachbarn bekommen. Und während alle, einschließlich ihrer selbst und der Leserin, vermuten, dass eine Ehe sich anbahnt, geschehen ganz andere Dinge. Elmida entsaftet Trauben, um Most zu gewinnen, nimmt Laudanum, um sich über eine Prügelei an ihrer Hintertür zu beruhigen, und gerät in einen tranceartigen Zustand von Inspiration. Im Laudanum-Rausch erweitert sie ihr Bewusstsein und erlebt eine dichterische Grenzüberschreitung unter Drogeneinfluss, wie sie selten für eine Frau und noch seltener für eine Frau im 19. Jahrhundert beschrieben worden ist. Sie setzt Wasser auf, misst die Teeblätter ab, brüht eine große Kanne Tee auf und ihr wird vom Dampf und dem Geruch nur noch schlechter. Sie schenkt sich eine Tasse ein, als der Tee noch recht schwach ist, und träufelt mehrere dunkle Tropfen Nervenarznei hinein. Sie lässt sich zum Trinken nieder, ohne die Jalousien aufzuziehen. Dort sitzt sie noch, als die Pferde auf ihrem Weg zur Kirche vorbeikommen und Staubwolken aufwirbeln. Ihr kommt ein Bild vor Augen. Grabsteine. Und sie muss lachen. Grabsteine marschieren auf kleinen Füßen in Stiefeln die Straße entlang, die langen Körper vorgebeugt, die Mienen gedankenverloren und streng. Die Kirchenglocken läuten. Dann schlägt die Uhr im Flur 12 und eine Stunde ist vergangen. Das Haus heizt sich auf. Sie trinkt mehr Tee und gibt mehr Arznei hinein. Sie merkt, dass die Arznei ihre Wirkung entfaltet. Sie ist es, die für ihre außergewöhnliche Apathie, ihre vollkommene Reglosigkeit, ihre widerstandslose Kapitulation vor ihrer Umgebung verantwortlich ist. Das ist gut so. Es scheint notwendig zu sein. Natürlich kommt Elmeda bei ihren Beobachtungen nicht um Worte herum. Sie denkt vielleicht, dass es geht, aber es geht nicht. Schon bald beginnt dieses Leuchten und Anschwellen, ihr Worte in den Mund zu legen. Keine bestimmten Wörter, sondern irgendwie einen Wortstrom, der sich ihr gleich mitteilen wird. Verse womöglich. Ja, wieder einmal Gedichte. Karen Nölle hat die Geschichte Menesetong in der Anthologie Heldinnen des Glücks neu herausgegeben und sie in eine Tradition weiblicher Aufbrüche und Grenzüberschreitungen gestellt. Ich mag das sehr gerne, dass die eigentlich nur so vor sich hin lebt, aber nicht verrät, was sie ausmacht und wofür sie sich interessiert, sondern das ist so ein bisschen wie eingekapselt. Und es muss etwas von außen passieren, damit sie die Triebkraft bekommt, tatsächlich in Richtung Selbstverwirklichung zu gehen. Das ist so ein Dahinleben, wie ich zumindest es auch sehr gut kenne, in dem alle Anlagen vorhanden sind. Und es ist ein bisschen ein Glück oder ein Wunder, wenn diese Anlagen auch tatsächlich in die Wirklichkeit umgesetzt werden können. Und das ist einfach unheimlich schön gemacht. Als Alice Munro 1968 auf Drängen eines Verlegers Kurzgeschichten für den Band Dance of the Happy Shades, auf Deutsch Tanz der seligen Geister, überarbeitet, ist sie 37 und kennt aus eigener Erfahrung die Perspektive eines Kindes, einer jungen Frau und einer Mutter. Die Fähigkeit, ein und dasselbe Ereignis aus der Perspektive verschiedener Lebensalter zu betrachten, ist für die Übersetzerin Karen Nölle ein wesentliches Merkmal der Erzählkunst, die Munro von Buch zu Buch weiterentwickelt hat. Mit jedem dieser Bände ändert sich auch die Perspektive, aus der sie erzählt, weil ihr Blick, der einer 40-Jährigen, der einer 50-Jährigen, der einer 60-Jährigen wurde, und so guckte sie dann auch zurück auf junge Frauen, 30-jährige Frauen, 40-jährige Frauen und hat so eine unnachahmliche Art, den Verlauf des Lebens mit in die Perspektive einzugliedern. Also dieser lange Blick und das Ernstnehmen jedes einzelnen biografischen Punktes, das macht sie einmalig. Ein Beispiel für diese Erzählweise gibt die Short Story Miles City, Montana. In dieser Geschichte geht es um ein weiteres wichtiges Thema in Munros Werk. Die existenzielle Sorge um das Leben eigener Kinder. Ein junges kanadisches Paar bricht zu einer Fahrt vom Westen in den Osten Kanadas auf. Sie machen einen Umweg durch die USA und kommen nach Miles City, Montana. Andrew schloss die Haustür ab und Cynthia sagte feierlich: Auf Wiedersehen, Haus. Meg wiederholte: Auf Wiedersehen, Haus. Dann fragte sie: Wo werden wir jetzt wohnen? Das Auf Wiedersehen ist nicht für immer, sagte Cynthia. Wir kommen zurück. Mama, Meg hat geglaubt, wir würden nie wieder zurückkommen. Hab ich nicht, sagte Meg und trat gegen die Rücklehne meines Sitzes. Andrew und ich setzten unsere Sonnenbrillen auf und wir fuhren los, über die Lionsgate Bridge und durch den größten Teil von Vancouver. Wir ließen unser Haus hinter uns, die Nachbarschaft, die Stadt und am Grenzübergang zwischen British Columbia und Washington auch unser Land. Wir waren beide in Hochstimmung. Was mich betraf, ich war glücklich wegen des Hintermirlassens. Ich liebte das Abreisen. In meinem eigenen Haus kam es mir oft so vor, als wäre ich auf der Suche nach einem Versteck. Manchmal vor den Kindern, aber häufiger vor den Arbeiten, die zu tun waren, vor dem schellenden Telefon und vor der Geselligkeit der Nachbarschaft. Ich wollte mich verstecken, um mich meiner eigentlichen Aufgabe widmen zu können, die so etwas wie ein Ausgreifen nach entfernten Teilen meiner Person war. Ich lebte in einem Zustand der Belagerung. immer entglitt mir genau das, was ich festhalten wollte. Aber auf Reisen hatte ich keine Schwierigkeiten. Das Entscheidende war es, Beobachter zu sein. Beobachter, nicht Hüter. Auf der Fahrt wird es heiß im Auto. Die Kinder wollen unbedingt schwimmen. Wie die jüngste Tochter dann in Miles City, Montana, beinahe ertrinkt, wie die Angst um sie die Eltern blitzschnell gemeinsam handeln lässt, das nimmt den langen Mittelteil der Geschichte ein. Doch am Anfang und am Ende steht eine viel frühere Erfahrung der Ich-Erzählerin. Als Kind erlebte sie, wie ihr Vater die Leiche eines ertrunkenen Jungen aus dem See barg. Bei der Beerdigung des Jungen kam es ihr vor, als wären die Erwachsenen, auch ihre eigenen Eltern, einverstanden mit seinem Tod. Als ich bei Steve Gorleys Beerdigung in einiger Entfernung von meinen Eltern stand und sie beobachtete und dabei dieses unangenehme neue Gefühl ihnen gegenüber hatte, dachte ich, dass ich zum ersten Mal etwas über sie begriffen hatte. Die Sache war todernst. Ich war dabei zu begreifen, dass sie in alles verwickelt waren. Ihre großen, steifen, fein angezogenen Körper standen nicht zwischen mir und dem plötzlichen Tod oder irgendeiner Form von Tod. Sie waren einverstanden. So schien es jedenfalls. Sie gaben ihr Einverständnis zum Tod von Kindern und zu meinem Tod, und zwar nicht durch irgendetwas, was sie sagten oder dachten, sondern allein dadurch, dass sie Kinder in die Welt gesetzt hatten. Sie hatten mich in die Welt gesetzt. Sie hatten mich in die Welt gesetzt und somit musste ihnen mein Tod, so tief betrübt sie auch wären, so sehr sie auch außer sich geraten würden, keineswegs unmöglich oder unnatürlich erscheinen. Das war eine Tatsache und schon damals wusste ich, dass sie keine Schuld traf. Aber ich gab ihnen Schuld. Ich bezichtigte sie der Kaltblütigkeit, der Scheinheiligkeit. Im Namen von Steve Gorley, im Namen aller Kinder, die wussten, dass sie von Rechts wegen frei hätten geboren werden müssen, um ein neues, besseres Leben zu führen und nicht um in den Fallstricken machtloser Erwachsener mit ihrem Sex und ihren Begräbnissen gefangen zu sein. Zwischen den beiden Erfahrungen der Erzählerin als Kind und als junge Mutter liegt das Thema der Geschichte. Das Gefühl von Kindern, dass Eltern für ihr Überleben sorgen werden. Die Bereitschaft von Eltern, ihre Kinder zu schützen. Und die unbegreifliche Tatsache, dass es trotzdem Unfälle und Krankheiten gibt und Kinder sterben können. Für ihren ersten Band mit Kurzgeschichten wurde Alice Munro mit dem Governor General's Award, dem Nationalen Kanadischen Literaturpreis, ausgezeichnet. In nur einem Jahr schrieb sie ihren bisher einzigen Roman, Kleine Aussichten, und erhielt dafür 1972 den Preis des kanadischen Buchhandels. Die Gärungsphase war vorbei. 1971 trennte sich Alice Munro von ihrem Mann Jim und zog mit ihren beiden jüngeren Töchtern zuerst nach Nelson in British Columbia und dann in den Osten Kanadas nach Ontario. Ihre Short Stories fanden mehr und mehr Leserinnen. 1975 heiratete Munro ihren zweiten Mann, Gerald Fremlin, und zog zu ihm in die Kleinstadt Clinton, die nur 20 Kilometer von ihrem Geburtsort Wingham entfernt liegt. Obwohl Munro in Wingham als Nestbeschmutzerin angegriffen wurde, blieb sie und vertiefte sich auf neue Art in die Geschichten dieses Landstriches und ihre eigenen Kindheitserlebnisse. Für ihren Biografen Robert Thacker ist die Rückkehr nach Ontario der wichtigste Wendepunkt in Munros schriftstellerischer Entwicklung. I think the transition really came from and was derived from this return to Ontario. Durch die Rückkehr nach Ontario hat Monroe ihr Material neu entdeckt und in umfassendere Zusammenhänge eingeordnet. Ihr Material, das sind ja nicht nur Geschichten über ihre Familie, sondern ihr geht es um eine ganze Kultur, um Huron und Bruce County, die ganze Gegend östlich des Huronsees. Robert Thacker ist sich sicher. Monroe ist nach Hause gekommen und hat dabei ihr ureigenes Material gefunden und mit ihm zu arbeiten begonnen. Und die ganze Zeit bis heute ist es ihr wichtigstes Material geblieben. Endlose Felder liegen links und rechts der Landstraße unter dem Schnee. Kein Mensch ist zu sehen. Eine halbe Stunde lang begegnet uns kein anderes Auto. Huron County, das Land östlich des riesigen Huronsees, sieht aus wie ein Bild der Ereignislosigkeit. Und doch findet Alice Monroe hier ihre Geschichten. Sie studiert alte Briefe und recherchiert in Zeitungsarchiven, um ihre Helden auch im 19. Jahrhundert anzusiedeln. Sie erfindet Kleinstädte und lässt in ihnen resignierte Geistliche, alleinstehende Dichterinnen und junge Holzfäller leben, die um Liebe, eine Verszeile oder das nackte Überleben kämpfen. So genau sind ihre Short Stories recherchiert, so nah sind uns die Geschichten von Liebe, Mutterschaft, Begehren, Freiheitsdrang und Betrug, dass man meint, zumindest die Wohnorte von Monroes Figuren noch aufsuchen zu können. Doch Carstairs, Wally und Jubilee liegen im Reich der Fiktion. Auch die Gegenwart nimmt Monroe unter die Lupe. In ihrem bisher letzten Erzählband, Zu viel Glück, berichtet sie unerschütterlich genau von extremen Handlungen wie Mord und Verrat, aber auch von rettenden und heilenden Momenten. Von den Extremsituationen der Gegenwart und den Erfahrungen der frühen Siedler, wie Alice Monroe sie beschrieben hat, handelt die dritte Stunde dieser langen Nacht über die kanadische Meisterin der Kurzgeschichte. Wir fahren durch Süd-Ontario, die Heimat der kanadischen Meisterin der Kurzgeschichte Alice Monroe. An einer Kreuzung liegt steif gefroren ein toter Waschbär. Der Wind hat Briefkästen umgeweht. Schnee wird vom Feld waagerecht über die Straße getrieben. Der Huronsee, an dessen Ufer einige von Monroes jüngsten Short Stories spielen, ist eine Wüste aus gefrorenen Wellen und übereinander geschichteten Eisplatten. In diese weite, flache Landschaft, in der es 6 Monate im Jahr kalt ist, kehrte Alice Monroe 1973 mit 42 Jahren zurück. Hinter ihr lagen Jahre als Hausfrau und Buchhändlerin, in denen die Schriftstellerin Monroe gleichsam undercover gearbeitet hatte. Bisher hatte sie einen Band mit Erzählungen und den Roman »Kleine Aussichten« veröffentlicht. Auch in ihrer Geburtsstadt Wingham las man Monroe. Man erkannte Verwandte, Bekannte oder gar sich selbst in ihren Geschichten wieder und war selten geschmeichelt. Einigen Bürgern des 3000-Seelen-Städtchens galt sie als Nestbeschmutzerin. In der Tageszeitung Wingham Advance Times erschien ein Angriff auf sie. Bei anderen Einwohnern Winghams war das Buch, nämlich Monroes einziger Roman »Kleine Aussichten«, heiß begehrt, eben weil man sich wiederfinden wollte. Alice Munro ist nicht im Stadtzentrum aufgewachsen, sondern im sogenannten Lower Town, einem tiefer gelegenen und oft überfluteten Gebiet auf der anderen Seite des Maitland River, wo der illegale Handel mit Alkohol blühte. Hier wohnten Kleinkriminelle und Prostituierte, aber auch arme Farmer wie Munros Eltern und die Arbeiter einer Gießerei. Jim Ritchie ist eine Generation später als Munro in Lower Town aufgewachsen. Er erinnert sich, wie beliebt Munros Roman dort war. Oh, I think my mother thought the book was good. It was certainly, I think, very popular here. Everybody wanted to get it because they were familiar with so much of what was in it. Zuerst hatte seine Mutter das Buch und sie fand es gut. Alle wollten es lesen, weil so vieles darin ihnen vertraut war. Und Jim weiß noch, wie seine Mutter es las und ihr die wirklichen Namen fast aller Charaktere einfielen. And I can remember my mother reading the book and she knew the correct names of pretty near all of the characters in the book. Er, der 20 Jahre nach Alice Munro geboren wurde, hat nicht so viele Leute wiedererkannt. Und doch machte es bei manchen Orten und Ereignissen Klick. Und bei manchen Figuren erinnerte er sich plötzlich, wie sie ausgesehen hatten. Die Ablehnung, die Munro in den 70er Jahren in ihrer Heimatstadt traf, war genauso heftig wie die Zustimmung. Munros Biografin Catherine Ross erinnert sich an eine Lesung, die Munro in der südkanadischen Universitätsstadt London gab, wo sie eine Stelle als Gastdozentin angenommen hatte. She was reading for classes of students and faculty members that were teaching courses in Canadian literature and so on. And this is a very large auditorium and it was just crammed filled with students. Munro las vor Studenten und Dozenten, die sich mit kanadischer Literatur beschäftigten, in einem sehr großen, überfüllten Hörsaal. Sie las eine Geschichte, in der die Hauptpersonen nach Miles City, Montana fahren. Eine starke Geschichte, findet Catherine Ross. Und sie hatte gerade angefangen, da kamen 6 oder 7 ältere Frauen herein und stellten sich in einer Reihe am Rand auf, weil ja alle Sitzplätze besetzt waren. Diese Frauen fielen auf, denn sie waren anders angezogen als alle anderen im Saal. Die Studenten trugen Jeans und Turnschuhe. Und diese Frauen erschienen in Hüten und Kleidern mit Nylonstrümpfen und sie verzogen keine Miene, strahlten nur Missbilligung und Missfallen aus. Totally unsmiling, just exuding disapprobation and displeasure. Die Leute im Saal fragten, wer ist denn das? Studenten konnten sie nicht sein. Und sie sahen nicht so aus, als gehörten sie zur Gemeinde von Literaturbegeisterten in London. Dann sagte jemand, oh, die sind aus Wingham hergekommen. Ja, erinnert sich Catherine Ross. Die Frauen waren aus Wingham gekommen, um ihre Missbilligung auszudrücken. Sie wollten nicht, dass Geheimnisse ausgeplaudert und Geschichten erzählt wurden, die ihrer Meinung nach nicht stimmten, und Wingham in einem schlechten Licht erscheinen ließen. Es herrschte das Gefühl, dass ein Tabu gebrochen worden war. Munro blieb trotz dieser Anfeindungen in Süd-Ontario und zog sogar 2 Jahre später, 1975, zu ihrem zweiten Mann Gerald Fremlin nach Clinton, einen Ort, der nur 20 Kilometer von ihrem Geburtsort Wingham entfernt liegt. Mit einer neuen Härte und Genauigkeit schrieb sie über ihre Kindheit in dieser Gegend und über die Geschichte ihrer Familie. Die Kurzgeschichte »Ein Vorposten in der Wildnis« handelt von einem Todesfall beim Roden des Landes. Der Tote war einer von Munros Vorfahren. Das Land östlich des Huronsees, das heute auffallend baumlos und leer wirkt, war einmal dicht bewaldet. Holz war die erste Einnahmequelle und das wichtigste Baumaterial der Siedler, die hier ab Mitte des 19. Jahrhunderts Land urbar machten. All you could hear about every 5 minutes was a tree crashing. Das erzählt uns Jodie Jerome, die ehemalige Kuratorin im Heimatmuseum von Wingham, eine schmale, lebhafte Frau in den 40ern. Im Winter, sagt Jodie, wenn man Baumstämme über den gefrorenen Boden aus dem Wald ziehen konnte, hörte man hier alle 5 Minuten einen Baum krachend umstürzen. Monroe erzählt in »Ein Vorposten in der Wildnis« die Geschichte von 3 sehr jungen Leuten, die im dichten Wald ihr Leben als Erwachsene zu beginnen versuchen. Simon bricht mit seinem jüngeren Bruder George in das Land östlich des Huronsees auf, damals eine Wildnis. Sie bringen unter großen Mühen ihre Habseligkeiten in den Wald und bauen eine Hütte. Als das geschafft ist, schreibt Simon an ein Waisenhaus für Mädchen in Toronto. Er bittet darum, ihm eine arbeitsame, an Strapazen gewöhnte junge Frau zwecks Heirat zu schicken, und erhält Antwort von Miss Margaret Creswell, Vorsteherin des Hauses für Arbeit in Toronto. Da Ihrem Brief ein Empfehlungsschreiben beigefügt ist, antworte ich gern. Wir erhalten häufig Anfragen wie die Ihre, jedoch ohne eine solche Empfehlung können wir nicht darauf vertrauen, dass Sie in ehrlicher Absicht gemacht sind. Miss MacKillop ist von zäher Natur, wenn auch mager von Gestalt und nicht so hübscher Gesichtsfarbe. Sie hat eine Muskelschwäche in einem Auge, aber dies beeinträchtigt ihr Sehvermögen nicht, und sie ist eine ausgezeichnete Näherin. Sie ist ein kräftiges junges Mädchen und wäre meiner Ansicht nach für das Leben geeignet, das Sie ihr zu bieten haben, da sie auch nicht die törichte Schüchternheit hat, die wir oft bei Mädchen ihres Alters beobachten. Bald nachdem Annie MacKillop bei den Brüdern eingetroffen ist, geschieht eine Katastrophe. George berichtet davon mehr als 50 Jahre später in einem Beitrag zu einem Erinnerungsband über seine Heimatstadt. Anfang April gingen mein Bruder und ich los, um in der entferntesten Ecke unseres Grundstücks ein paar Bäume zu fällen. Der Tag brach mild an und im Busch lag noch jede Menge Schnee. Wir fällten einen Baum an der Stelle, die Simon bestimmt hatte, und irgendwie, ich kann nicht sagen wie, kam ein Ast heruntergekracht, wo wir nicht damit rechneten. Wir hörten nur die kleinen Zweige brechen, wo er fiel, und blickten auf, um ihn zu sehen, und er traf Simon auf den Kopf, und er war sofort tot. Ich musste seine Leiche durch den Schnee zur Hütte zurückschleppen. Er war ein großer Kerl, wenn er auch nicht viel Fleisch auf den Knochen hatte, und es war eine unangenehme Aufgabe und außerordentlich anstrengend. Es war im Lauf des Tages kälter geworden, und als ich zur Lichtung kam, sah ich Schnee treiben, wie wenn ein Sturm losbricht. Unsere Fußstapfen, die wir vorher gemacht hatten, waren wieder zu. Simon war von oben bis unten voll Schnee, der nicht mehr auf ihm schmolz, und seine Frau, die an die Tür kam, war sehr verblüfft, weil sie dachte, dass ich einen Baumstamm mitschleppte. In der Hütte wusch Annie ihn ab, und wir saßen eine Weile still, ohne zu wissen, was wir tun sollten. Der Pfarrer wohnte im Gasthof, da es noch keine Kirche und kein Haus für ihn gab, und der Gasthof war nur ungefähr 4 Meilen entfernt, aber der Sturm war sehr heftig geworden, so dass man nicht einmal die Bäume am Rand der Lichtung sehen konnte. Unter dem Schnee war der Boden nicht gefroren, deswegen hob ich neben der Hütte ein Grab aus, und Annie nähte ihn in ein Laken ein, und wir legten ihn in sein Grab und sprachen, ohne uns lange im Wind aufzuhalten, das Vaterunser und lasen einen Psalm aus der Bibel. Welchen weiß ich nicht mehr genau, aber ich weiß noch, dass er fast am Ende des Psalters war und sehr kurz. Dies war am 3. April 1852. Through my soul blows cold. I'd walk through the snow barefoot if you'd open up your door. I'd walk through the snow barefoot. Schreckliche Todesfälle wie dieser kamen beim Holzfällen häufig vor, erzählt die Historikerin Jody Jerome. There were horrendous accidents that happened, and if you read the local papers in that era. Die Lokalzeitungen jener Zeit waren nicht wie die Zeitungen heute. Sie berichteten in grausigen Details darüber, wie Leute Gliedmaßen, ihre Haut oder ihr Leben verloren. Auch heute kommt sowas noch vor, sagt Jody. Denn wenn jemand nicht genau weiß, wie man einen Baum richtig fällt, dann kann er vom Stamm erschlagen werden. Deshalb gibt es immer noch viele Unfälle beim Holzfällen. Nein, es ist nicht viel sicherer als in den Pioniertagen, meint Jody Jerome. War es wirklich ein Unfall, der den tyrannischen und gewalttätigen Simon das Leben kostete? Was im Wald geschah, bleibt ein Geheimnis und ist Gegenstand vieler weiterer Briefe. Der Pfarrer schickt aus dem Gasthof einen Brief ab, in dem er Annies Zustand einige Zeit nach dem Todesfall beschreibt und ihre Ankunft im Distriktgefängnis ankündigt. Sie hörte auf, den Gottesdienst zu besuchen, und der Verfall ihres Grundstücks zeigte ihren Geistes- und Seelenzustand. Sie pflanzte weder Erbsen noch Kartoffeln an, obwohl man ihr welche zum Anbau zwischen den Stümpfen schenkte. Sie schnitt die wilden Reben um ihre Tür nicht zurück. Meistens machte sie kein Feuer, um Haferkuchen oder Brei essen zu können. Da ihr Schwager ausgezogen war, fehlte ihren Tagen jede äußere Ordnung. Als ich sie besuchte, stand die Tür offen, und es war deutlich, dass Tiere in dem Haus ein- und ausgingen. Falls sie da war, versteckte sie sich, um mich zu verhöhnen. Wer ihrer ansichtig wurde, berichtete, dass ihre Kleider vom Umherkriechen im Gestrüpp verschmutzt und zerrissen waren und dass sie von Dornen zerkratzt und vom Mückengetier zerstochen war und ihre Haare ungekämmt und ungeflochten verfilzen ließ. Ich nehme an, sie lebte von Stockfisch und Mehlkuchen, die ihr die Nachbarn oder ihr Schwager brachten. Und dann, als ich noch rätselte, wie ich einen Weg finden konnte, ihren Körper vor dem Winter zu schützen und die wichtigere Gefahr für ihre Seele zu bannen, kommt die Nachricht, dass sie fort ist. Sie hat die Tür offen gelassen und ist ohne Umhang oder Haube aufgebrochen und hat mit einem verkohlten Stock zwei Worte auf den Hüttenfußboden geschrieben. Wally, Gefängnis. Jody Jerome beschreibt die Menschen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Hinterland des Huronsees besiedelten. Methodist and Presbyterian outlook is very scripture related. It values hard work and it values family. Die Methodisten und Presbyterianer sahen die Welt durch die Bibel. Sie schätzten harte Arbeit, Familie und Gemeinschaft und glaubten, dass Gott in allem gegenwärtig war, was sie taten. Harte Arbeit galt fast schon als Form der Andacht, erklärt Jody Jerome. Wenn man etwas gut konnte, durfte man es nicht hinausposaunen. Lob galt als verderblich. Das war eine strenge, am Nutzen orientierte Lebensform, die gut zu den Bedingungen hier oben passte. Es war nämlich hart hier, sagt Jody Jerome. Es ist immer noch hart. Die Winter sind eine Herausforderung. Viel Schnee, viel Kälte, viele dunkle Monate. Und im Sommer? Ja, da muss man hart arbeiten. Die Farmer haben nur eine kurze, warme Zeit, in der sie die Felder bestellen und dann ernten und die Ernte verkaufen müssen. Ob Simon durch einen Unfall starb, wird in Monroes Kurzgeschichte nie aufgeklärt. Annie bezichtigt sich im Gefängnis, ihn mit einem Steinwurf getötet zu haben, aber ihre Geschichte erscheint ungereimt. Hat sie sich vielleicht nur ins Gefängnis geflüchtet, damit George, für den sie eine Mitwisserin an einem Mord sein könnte, sie nicht umbringt? Am Ende von Ein Vorposten in der Wildnis überspringt Monroe mit für sie typischer erzählerischer Kühnheit einige Jahrzehnte. 1907, in den Kindertagen des Automobils, unternimmt Annie mit der Tochter ihrer Dienstherrin eine Reise, um noch einmal George gegenüberzutreten. Miss Christina Mullen erinnert sich an die Fahrt mit ihrem neuen Stanley Steamer wiederum in einem Brief. Während Kinder und Enkel von George den Wagen bewunderten, saß Annie mit ihrem Schwager, der nach einem Schlaganfall kaum noch sprechen konnte, auf der Veranda. Ich fragte Old Annie, ob Mr. Heron hatte verstehen können, was sie zu ihm sagte, und sie meinte, genug. Ich fragte sie, ob sie froh war, ihn wiedergesehen zu haben, und sie sagte, ja, und froh, dass er mich zu sehen gekriegt hat, sagte sie, nicht ohne Selbstgefälligkeit, die vermutlich auf ihr Kleid und das Fahrzeug bezogen war. So dampften wir im Steamer unter dem hohen Dach aus Bäumen dahin, die damals die Straßen säumten. Meilenweit in der Ferne sah man den See liegen, nur hier und da mit einem flüchtigen Blick Lichtflecken, die weit voneinander entfernt in den Bäumen und Hügeln aufschienen, so dass Old Annie mich fragte, ob das wirklich alles derselbe See sein könne. Alles derselbe, an dem Wally lag. Damals liefen viele alte Leute mit Ideen im Kopf herum, die nicht aufgingen, obwohl in Old Annie vermutlich mehr herumschwirrten als bei den meisten. Ich weiß noch, dass sie mir ein andermal erzählte, dass ein Mädchen im Heim ein Kind bekommen habe, aus einem Pickel auf dem Bauch, der aufplatzte, und das Kind sei so groß gewesen wie eine Ratte und ohne Leben, aber dann hätten sie es in den Ofen gesteckt, bis es zur richtigen Größe aufging und eine gute Farbe hatte und mit den Beinen zu strampeln begann. Ich sagte ihr, das sei unmöglich, sie müsse es geträumt haben. »Kann sein«, stimmte sie mir ausnahmsweise zu. »Ich hatte früher wirklich die schrecklichsten Träume.« Dieser letzte Brief, in dem Christina Mullen sich an ihre Magd Old Annie erinnert, ist 1959 verfasst, also mehr als 100 Jahre nach dem Todesfall im Wald. Es gehört zu Monroes Erzählen, derart gründlich die Nachwirkungen eines Ereignisses in verschiedenen Lebensphasen der betroffenen Charaktere zu erforschen. Ihre Helden und Heldinnen stellt sie uns in einer langen zeitlichen Perspektive vor. Sie überraschen uns mit Wandlungen, späten Entschlüssen, plötzlichen Ausbrüchen von Heiterkeit in einer neuen Lebensphase. Lange Zeit ist alles gleich geblieben. Dann kommt ein Sprung, eine Veränderung. Monroe dringt dabei zu Fragen von Liebe und Schuld, Verrat und Treue vor, die in jeder Epoche neue Formen annehmen und dabei Grundfragen bleiben. Die Briefe, aus denen sie die Kurzgeschichte »Ein Vorposten in der Wildnis« zusammengesetzt hat, wirken wie historische Fundstücke und sind doch mit großem historischem Hintergrundwissen erfunden. Hier zeigt sich Monroes besonderer Umgang mit Fakten und Fiktion. Die Historikerin Jodie Jerome glaubt, dass Leser und Leserinnen spüren, wie fest Monroes Short Stories in der Realität verwurzelt sind. You can't take an Alice Munro story and say, okay. This is exactly what happened. Natürlich, meint sie, kann man nicht eine Geschichte von Alice Munro nehmen und sagen, okay, so war's. Dann wäre Munro ja keine Schriftstellerin, sondern eine Historikerin. Doch voller Begeisterung erzählt Jodie, wie ihr Historikerinnenverstand zu arbeiten beginnt, wenn sie Munro liest. Oh, that looks like this character that I've heard about, I've read about, I've met. I've had people talk about. Oh, das scheint diese Person zu sein, von der ich gehört, die ich getroffen, über die ich gelesen habe. So rattert es dann in ihrem Kopf. Jodie will eine Karte der Gegend anlegen, in der sie allen fiktiven Orten in Monroes Geschichten reale Plätze zuordnet. Das wird ihr großen Spaß machen, auch wenn sie sicher Fehler machen wird und Alice Monroe wahrscheinlich wütend wird, weil Jodie überhaupt versucht, Fiktion und Wirklichkeit zur Deckung zu bringen. Man wünscht sich aber doch, meint Jodie, dass irgendetwas Reales dran ist an der fiktiven Welt. The castles in Harry Potter, you'd really like to believe that somewhere there is a Hogwarts. So wie mit den Schlössern in den Harry Potter Romanen. Man wünscht sich einfach, dass es irgendwo ein Hogwarts gibt. Und man wünscht sich auch, Alice Monroes fiktive Welt in der Realität wiederzufinden. Hier in diesem kleinen Teil von Ontario. Alice Monroes Figuren entspringen historischer Recherche. Doch ihre Gefühle tragen keine Patina und ihre Konflikte sind genauso bedrängend und bestürzend wie unsere eigenen. In der Geschichte »Hasst er mich, mag er mich, liebt er mich, Hochzeit« lesen zwei Teenager die vorsichtigen Liebeserklärungen, die die Hausangestellte Joanna einem Mann schreibt. Mit ihrer aus Langeweile entsprungenen Grausamkeit und ihrer Freude an der plötzlich gewonnenen Macht könnten Edith und Tabitha heute leben. Edith las Joannas Worte vor, mit flehentlicher Stimme und schmerzbewegtem Ausdruck. »Ich wurde in Glasgow geboren, aber meine Mutter musste mich weggeben, sobald sie mich sah. Hör auf«, sagte Tabitha, »ich muss so lachen, mir wird gleich schlecht.« »Sie ist in ihn verliebt«, sagte Edith. »Ih, kotz, kotz«, sagte Tabitha und hielt sich den Bauch. »Unmöglich, die alte Joanna!« Als die Antwort des Verehrten unverbindlich ausfällt, erfinden Edith und Tabitha sie neu. »Arme Joanna«, sagte Edith, »ihr wird das Herz zerbrechen«, Tabitha sagte, »na und?« »Es sei denn, wir tun's«, sagte Edith. »Was?« »Ihr antworten«. Sie mussten den Brief mit der Schreibmaschine schreiben, aber das war nicht schwierig. Bei Ediths Zuhause stand einer auf einem Klapptisch im Vorderzimmer. »Liebe Joanna«, sagte Tabitha, »es tut mir leid, ich kann dich nicht lieben, weil du das ganze Gesicht voll hässlicher Pickel hast.« »Ich meine es ernst«, sagte Edith, »also halt den Mund.« Sie tippte. »Ich war so froh, den Brief zu erhalten«, sprach die Worte ihres Werkes laut, machte eine Pause, wenn sie nachdachte, und ihr Tonfall wurde immer feierlicher und zärtlicher. Wieder zeigt sich im Verlauf der Geschichte, wie eigenwillig Monroe erzählt und wie unvorhersehbar ihre Charaktere sind. Wir sehen, wie Joanna sich ein feines Kleid kauft, sich als Braut schmückt, Möbel per Eisenbahn Richtung Westen transportieren lässt und sich selbst auf den Weg macht. Sie fährt keinesfalls in den Ruin. In einem heruntergekommenen Hotel findet sie ihren vermeintlichen Verehrer krank und pleite vor, trifft einige vernünftige wirtschaftliche Entscheidungen, peppelt ihn auf und beginnt, nachdem er einen Blick in ihr Sparbuch geworfen hat, genau die glückliche Ehe, die sie sich erträumt hat. Auch Almeda Roth, Verfasserin von Natur- und Seelenbeobachtungen in Gedichtform, ist eine erfundene Gestalt. Doch so genau in eine südkanadische Kleinstadt im 19. Jahrhundert hineingeschrieben, dass Scharen von Literaturwissenschaftlern versucht haben, ihre reale Identität aufzudecken. Almida bekommt einen neuen Nachbarn, Mr. Jarvis Poulter, einen Unternehmer, der Salz fördert. Und sogleich spekuliert die Kleinstadtpostille darüber, ob sich hier eine Ehe anbahnt. Unter den Paaren, die kürzlich an einem sonnigen Sabbatmorgen vom Gottesdienst nach Hause spazierten, fielen uns ein gewisser salziger Herr und eine literarische Dame auf, beide wohl nicht mehr in der ersten Blüte der Jugend, aber noch keineswegs vom Alter angekränkelt. Gibt es berechtigten Anlass zu Mutmaßungen? Monroe lässt Almida darüber nachdenken, warum sie sich mit Mr. Poulter keinesfalls allein in einem Raum aufhalten könnte. Jedes Wort dieser Mutmaßungen hätte im 19. Jahrhundert gedacht oder gesagt werden können. Und dabei sind Almidas Gedanken so aufregend und präzise gefasst, dass Karen Nölle sich noch nach 15 Jahren an ihre Mühe beim Übersetzen erinnert. Und dann kommt diese Szene, wo ich noch weiß, das ist ja lange her, dass ich das übersetzt habe, aber da, wo ich noch weiß, dass mir das sehr schwer gefallen ist. Und zwar steht da im Englischen, she does not invite him to come in. A woman living alone could never do such a thing. As soon as a man and woman of almost any age are alone together within four walls, it is assumed that anything may happen. Spontaneous combustion, instant fornication, an attack of passion, brute instinct, triumph of the senses. Das ist ein Killer, finde ich. So, jetzt suche ich das mal auf Deutsch. Sie bittet ihn nicht herein. Für eine allein lebende Frau ist so etwas undenkbar. Sobald ein Mann und eine Frau, fast gleichgültig welchen Alters, sich unter vier Augen in einem Raum aufhalten, vermutet man, dass sich die wildesten Dinge abspielen können. Überspringende Funken, plötzliche Wollust, Anfälle von Leidenschaft, rohe Instinkte, Triumph der Sinne. So, und das, was total schwer war, ist dieses spontaneous combustion, wenn das Benzin reingespritzt wird in den Motor und durch den Druck der Funke entsteht, dass also ohne dass Feuer da ist, zack, plötzlich Feuer entsteht. Das ist natürlich wunderbar, aber was schreibe ich denn da? Das hat es halt im Deutschen nie geschafft, zu was Bildhaftem zu werden, sondern es ist im Physikunterricht oder bei Mercedes oder irgend sowas hängen geblieben. Und dann habe ich mich für die überspringenden Funken entschieden. Okay, aber schwächer. Ne? Also das nächste ist Instant Fornication. Also Fornication ist jetzt nicht das schöne Wort für Geschlechtsverkehr, sondern eher Geschlechtsverkehr als Vögeln oder sonst irgendwas. Plötzliche Wollust, Anfälle von Leidenschaft. Verräterisch. Verräterisch darüber, was man nicht schafft. Also entweder man findet die Worte nicht, aber oft hat es ja auch einen Grund, dass man die Worte nicht findet. Und ich scheine es hier nicht geschafft zu haben mit dem Sex offensichtlich. Spontaner Geschlechtsverkehr klingt sehr komisch, ne? Also das hätte ich nicht geschafft. Die Herausforderung, Monroe zu übersetzen, führt mitten in die Eigenheiten einer Erzählerin, die mit jedem Halbsatz Ton und Register wechseln kann, die ständig unsere Erwartungen ins Leere laufen lässt und neue Fragen in uns erzeugt. Man kann sich dem Text kaum entwinden, oder ich konnte es nicht, weil sie so genau unterscheidet zwischen Kleinstwitzen, die irgendwie eingefügt sind in irgendwas, was eigentlich fast nüchtern daherkommt. Lakonie wird abgewechselt mit Dingen, die im Essay stehen könnten, also die so absolut sachlich sind, und dann gleitet das aber über eine lakonische Bemerkung wieder in das Narrative und so. Und ich musste mich ziemlich strecken, aber ich war sehr froh, das machen zu dürfen. Munros Charaktere kommen auf einem weiten Weg zu uns, weil sie Bewohner einer rauen und windigen Agrarlandschaft im Süden Kanadas sind und weil ihr sicheres Eintreffen in deutschen Buchläden so sehr von der Qualität der Übersetzung abhängt. Gleichzeitig aber sind sie uns vertrauter als unsere Nachbarn, weil Munro mit herzchirurgischer Präzision Gefühle so zeigt, wie wir sie noch nicht gesehen haben, aber sofort wiedererkennen. Die Lust an weiten Zeiträumen und verschiedenen Blickwinkeln ist ein Grund dafür, dass Munros Geschichten für Short Stories oft ungewöhnlich lang sind. 30 bis 70 Seiten kann es schon dauern, bis Munro die Spätfolgen eines Ereignisses und seine Spuren im Bewusstsein verschiedener Figuren erforscht hat. Doch die Gattungsbezeichnung Short Story ist trotzdem gerechtfertigt, weil Munro sich in ihren Texten auf jeweils ein Ereignis, eine Frage konzentriert. Munro, die nur einen Roman, aber 12 Bände mit Kurzgeschichten veröffentlicht hat, bekennt sich in Interviews zu ihrem Genre. Auch ihre zahlreichen Auszeichnungen, zuletzt den Man Booker Preis, den sie 2009 für ihr Lebenswerk erhielt, sieht sie als Beweis dafür, dass das Genre Short Story sich gegen die auflagenstärkere Gattung Roman behaupten kann. Alice Munro lebt heute einen großen Teil des Jahres in Clinton, Ontario, nur 20 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt. Während sie sich immer mehr in die Geschichten dieses Landstriches vertiefte, wuchs die Zahl der Munro-Begeisterten in aller Welt. Die Redaktion des New Yorker sicherte sich im Dezember 1977 das Vorkaufsrecht für ihre Short Stories und mehrere aufeinanderfolgende Literaturredakteure dieser Zeitung wurden für Munro zu Wegbegleitern. Immer wieder regten kritische Anmerkungen aus der Redaktion sie zu neuen Revisionen ihrer Geschichten an. Eine Nabelschnur, die die öffentlichkeitsscheue Alice Munro mit dem großen Buchmarkt in den USA verband, war über Jahrzehnte ihre Beziehung zu ihrer Agentin Virginia Barber, die ihr Büro in New York hatte und in den 70er Jahren eine Reihe kanadischer Autorinnen unter Vertrag nahm. Munros Biograf Robert Thacker beschreibt diese Beziehung. Virginia Barber spent some time wooing Munro. Munro is a very thorough checker-outer. Virginia Barber hat eine Weile um Munro geworben. Munro prüft immer genau, mit wem sie zusammenarbeitet, entwickelt erst ein Gefühl für die Leute. So hat sie es bei ihrem Lektor Douglas Gibson gemacht, bei Virginia Barber und auch bei Robert Thacker selbst. Virginia Barber ist etwa so alt wie Munro und hat einen ähnlichen Hintergrund. Auch sie hat junge Kinder bekommen, allerdings noch ihren Doktor an der Universität von Duke gemacht. Sie ist ziemlich spät ins Literaturgeschäft gestartet. Munro und Barber sind echte Partnerinnen gewesen. In einem Brief schreibt Barber, sie wolle Munro oft Dankesgrüße schicken, wenn sie ihre Geschichten lese. Barber hat Munro unter Vertrag genommen, als Munro sozusagen weltberühmt in Kanada war und sie auf dem amerikanischen Markt eingeführt. In Wingham ließ die Empörung über die angebliche Nestbeschmutzerin langsam nach. Und dann legte Werner Steffler an Winghams Hauptstraße gleich neben dem Heimatmuseum einen kleinen Garten zu Ehren von Alice Munro an. Werner war Krankenschwester. Sie ist rundlich, klein, kurzhaarig, steht einer Gruppe Ehrenamtlicher vor und wird als inoffizielle Bürgermeisterin von Wingham verehrt und gefürchtet. Als sie ihre Fundraising-Kampagne begann, kannte sie Alice Munro nur als öffentliche Person. Sie war zu beschäftigt, um zu lesen. Doch dann, nach der Eröffnung des Gartens im Jahr 2002, schafften es Munros Geschichten, dass Werner ein bisschen langsamer wurde. Well, I tend to be a speed reader. I don't read all the little words and so on. And I was finding with Alice's books, you needed to spend a little more time and do your pauses and before you moved on into the next sentence. They're not just a plain novel. Sie liest sonst immer schnell. Nicht alle Worte und das ganze Kleinzeug. Aber bei Alice muss man manchmal eine Pause machen, bevor man den nächsten Satz liest. Ihre Bücher sind keine Unterhaltungsromane. The first one I read, I just sort of whisked through it. Durch das erste Buch ist Werner so durchgeflitzt. Und danach wusste sie wirklich nicht, ob ihr die Geschichten eigentlich gefielen. Werner beschloss, der Sache eine zweite Chance zu geben. Beim nächsten Buch las sie langsamer, nahm sich vor, es zu genießen. Und dann sagten die Geschichten ihr plötzlich etwas. Sie liest jetzt Monroe. Alice Munro ist bekannt für ihre Scheu vor öffentlichen Auftritten und ihre Zurückhaltung gegenüber den Medien. Too Much Happiness, ihr bisher letzter Band mit Kurzgeschichten, ist auf Englisch im Jahr 2009, auf Deutsch unter dem Titel Zu viel Glück im Mai 2011 erschienen. Fast alle Geschichten sind in der Gegenwart angesiedelt und strahlen eine große Ruhe im Angesicht von Extremsituationen aus. Unverwandt hält Monroe den Blick auf Ereignisse gerichtet, bei denen man geneigt ist, sich Augen und Ohren zuzuhalten. Eine Frau besucht ihren Mann im Gefängnis, wo er einsitzt, weil er die drei gemeinsamen Kinder erdrosselt hat. Er erzählt ihr, dass er die Kinder in einer anderen Dimension sehen könne, und seine wahnhafte Gewissheit wird für sie zur letzten Brücke zu ihnen. Doch dann gelingt es ihr, nach einem Unfall einen jungen Mann wieder zu beleben. Und nicht nur er, sondern auch sie scheint neu atmen zu lernen. Sie hat sich befreit. Eine andere Heldin in Monroes letztem Kurzgeschichtenband lebt in ständiger Konfrontation mit dem Tod. Ihr Mann ist gerade gestorben, sie selbst schwer an Krebs erkrankt. In dieser Situation bricht ein Fremder in ihr Haus ein, der sich offenbar auf der Flucht befindet und ihr gesteht, dass er gerade drei Menschen umgebracht hat. Um gleichzuziehen und nicht als Mitwisserin getötet zu werden, erfindet sie ein eigenes Verbrechen. In der Person, die sie angeblich vergiftet hat, können Leserinnen und Leser sie selbst erkennen. Monroes Gelassenheit in diesen letzten Short Stories ist atemberaubend. Sie konfrontiert sich und ihre Leser und Leserinnen mit extrem zugespitzten Konstellationen, die ins Unglück oder in ein großes Aufatmen kippen können. Roy, der Protagonist von Holz, restauriert eigentlich Möbel. Aber während seine Frau Lea in einen wortlosen Zustand verfällt, vielleicht eine schwere Depression, vielleicht eine beginnende Demenz, ist Roy mehr und mehr besessen vom Holzfällen. Roy vermisst die Frau, an die er gewöhnt war, mit ihren Scherzen und ihrer Energie. Er möchte sie zurückhaben, aber es gibt nichts, was er tun kann, außer Geduld zu haben mit dieser ernsten, teilnahmslosen Frau, die manchmal mit der Hand vor ihrem Gesicht herumwedelt, als störten sie Spinnweben oder als steckte sie in Brombeeren fest. Wenn sie nach ihrem Sehvermögen gefragt wird, behauptet sie jedoch, es sei völlig in Ordnung. Sie fährt nicht mehr mit ihrem Auto. Sie sagt nichts mehr dazu, dass Roy in den Wald geht. »Möglich, dass sie sich wieder einkriegt«, sagt Diane. Diane ist so ziemlich die einzige Person, die noch ins Haus kommt. Oder auch nicht? Das sagte in etwa auch der Arzt, allerdings mit wesentlich behutsameren Worten. Er sagt, die Tabletten, die er ihr verordnet hat, werden sie davor bewahren, zu tief zu sinken. Wie tief ist zu tief, denkt Roy, und wann merkt man es? Roy meint, es sei nahezu ungefährlich, allein Bäume zu fällen, solange man weiß, was man tut. Roy hat mit dem Besitzer eines kleinen Haines eine Verabredung getroffen, dass er hier Bäume fällen wird. Kurz darauf erzählt ihm ein im Ort bekannter Säufer, der Hain solle abgeholzt werden. Im Wettlauf mit einem Konkurrenten, den er nicht kennt, fährt Roy in der Dämmerung mit Axt und Säge los. Er stürzt, bricht sich das Bein und muss ohne sein Werkzeug wieder aus dem Hain hinauskriechen und seinen Lieferwagen erreichen. Die Situation, die ihm anfangs so unwirklich vorkam, wird für ihn langsam natürlicher. Wie er sich da auf Händen und Ellbogen und dem einen Knie dicht am Boden voranbewegt, einen Baumstamm daraufhin überprüft, ob er morsch ist, dann auf dem Bauch darüber robbt, die Hände voll welkem Laub, Dreck und Schnee. Er kann die Handschuhe nicht anbehalten, nur mit den kalten, bloßen, zerkratzten Händen vermag er sich auf dem Waldboden voranzutasten und festen Halt zu finden. Das überrascht ihn nicht mehr. Er denkt nicht mehr an seine Axt und seine Säge da hinten, obwohl er sich anfangs beinahe nicht von ihnen trennen konnte. Er denkt kaum noch an den Unfall zurück. Er ist geschehen, egal wie. Das Ganze kommt ihm überhaupt nicht mehr unglaublich oder unnatürlich vor. Doch als er den Lieferwagen fast erreicht hat, setzt der sich in Bewegung. Jemand stiehlt den Lieferwagen vor seinen Augen und ohne die Schlüssel. Er ruft und winkt vom Boden aus, als würde das etwas nützen. Aber der Lieferwagen setzt nicht zurück zu dem Wendekreis, um wegzufahren, sondern rumpelt geradewegs auf ihn zu. Und jetzt drückt die Person, die fährt, auf die Hupe, nicht zur Warnung, sondern wie zur Begrüßung, und bremst. Er sieht, wer es ist. Die einzige Person, die die Zweitschlüssel hat. Die einzige Person, die es sein kann. Lia. Er bemüht sich, das Gewicht auf das gute Bein zu verlagern. Sie springt aus dem Lieferwagen, läuft auf ihn zu und stützt ihn. »Ich bin einfach gestürzt«, erzählt er ihr keuchend. »Es war das Allerblödeste, das ich je in meinem Leben getan habe.« Dann fällt ihm ein, sie zu fragen, wie sie hergekommen ist. »Geflogen bin ich nicht«, sagt sie. »Sie ist mit dem Auto gekommen«, sagt sie. Sie redet, als hätte sie das Autofahren nie aufgegeben. Während Roy auf Händen und Knien aus dem Wald kroch und seine Frau Lea zu Hause saß, ist ihnen derselbe Gedanke gekommen. Der Holzfäller, vor dessen Kahlschlag im Hain Roy sich gefürchtet hat, ist er selbst. Er ist selbst sein imaginärer Konkurrent. »Ich bin nur hergekommen, weil ich dir davon erzählen wollte und es gar nicht abwarten konnte«, sagt sie. »Von der Idee, die ich hatte. Dann habe ich dich kriechen sehen und ich dachte, oh mein Gott, welche Idee?« »Ach die«, sagt sie, »also ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich erzähle es dir lieber später. Wir müssen erst dein Fußgelenk versorgen.« »Welche Idee?« »Ihre Idee, dass die Firma, von der Percy gehört hat, gar nicht existiert. Percy hat Gerede über irgendwelche Fremden gehört, die eine Genehmigung zum Abholzen erhalten haben. Was er gehört hat, drehte sich immer nur um Roy selbst.« »Es mag ja Quatsch sein«, sagte Roy. »Ich wusste, dass du das sagst, aber denk mal drüber nach. Es mag ja Quatsch sein, aber ich hatte vor ungefähr 5 Minuten die gleiche Idee. Und das stimmt. Das kam ihm in den Kopf, als er zu dem Bussard hochsah.« »Das war's«, denkt er. »Was er gehört hat, drehte sich um ihn selbst. Er selbst ist die Ursache von diesem ganzen Buhai. Der Bulldozer kommt nicht, die Männer mit den Kettensägen strömen nicht zusammen, Esche, Ahorn, Buche, Eisenholz, Kirsche, sie sind ihm alle sicher. Erst einmal alle sicher.« Lea ist außer Atem von der Anstrengung, ihn zu stützen, bringt aber heraus, große Geister denken gleich. Das ist nicht der richtige Augenblick, um die Veränderung in ihr zur Sprache zu bringen, ebenso wenig, wie man jemandem Glückwünsche zurufen würde, der gerade oben auf einer Leiter steht. Es ist inzwischen zu dunkel und der Schnee fällt zu dicht, um mehr zu erkennen als nur die vordersten Bäume. Er ist schon öfter um diese Zeit, wenn es im Winter früh dunkel wird, da drin gewesen, aber jetzt schaut er aufmerksam hin. Er nimmt etwas anderes am Wald wahr, das ihm bisher entgangen ist. Wie er in sich verknäuelt ist, wie dicht und geheimnisvoll. Es ist nicht einfach ein Baum neben dem anderen, es sind alle Bäume zusammen, die sich gegenseitig helfen und unterstützen und sich zu einem Geschöpf verweben. Eine Verwandlung hinter seinem Rücken. Alice Munro entwirft Augenblicke tiefer Verbundenheit wie jenen in Das Fortschreiten der Liebe, als ein armer Farmer ruhig zusieht, wie seine Frau $3000 verbrennt, die sie vom ihr verhassten Vater geerbt hat. Die Ich-Erzählerin erinnert sich daran, als sie ihr Elternhaus einem Makler zeigt. Sie hören Alice Munro in einer Aufnahme aus dem Jahr 1987. She burned $3000 in that stove. He whistled again, differently. What do you mean? She threw in a check? No, no, it was in bills. She did it deliberately. She went into town to the bank and she had them give it all to her in a shoebox. In diesem Ofen hat sie $3000 verbrannt. Sie hat es mit voller Absicht getan. Sie fuhr in die Stadt zur Bank und ließ sich alles ausbezahlen in einer Schuhschachtel. Dann brachte sie es nach Hause und steckte es in den Ofen. Sie warf immer nur ein paar Scheine rein, damit das Feuer nicht zu hoch aufloderte. Mein Vater stand daneben und sah ihr zu. What are you talking about? Said Bob Marks. I thought you were so poor. Was erzählst du da? Fragte Bob Marx. Ich dachte, ihr wart so arm. Waren wir auch? Wir waren sehr arm. Woher hatte sie dann $3000? Das wären heute so viel wie 30.000. Leicht. Mehr als 30.000 heutzutage. Das war ihre Erbschaft, sagte ich. Das hat sie von ihrem Vater bekommen. Ihr Vater starb in Seattle und hinterließ ihr $3000 und sie hat sie verbrannt, weil sie ihn hasste. Sie wollte sein Geld nicht, sie hasste ihn. That's a lot of hate, Bob Marks said. Ganz schön viel Hass auf einmal, sagte Bob Marks. Das ist nicht der springende Punkt, dass sie ihn hasste oder ob er wirklich so schrecklich war, dass sie ein Recht hatte, ihn zu hassen. Wahrscheinlich nicht. Das ist nicht der springende Punkt. Money's always the point. Geld, sagte er, Geld ist immer der springende Punkt. Nein, dass mein Vater es zuließ, das ist der springende Punkt, für mich jedenfalls. Mein Vater stand dabei und sah zu und erhob nicht ein einziges Mal Einspruch. Wenn jemand versucht hätte, sie von ihrem Tun abzuhalten, hätte er sie in Schutz genommen. Das nenne ich Liebe. Manche Leute würden es Wahnsinn nennen. Alice Munro hat verwirrende Gewebe von Hass und Liebe geschaffen. Kaum sind sie vor uns ausgebreitet, schon lässt sie das Licht zweifelnder Selbstbeobachtung darauf fallen. Hat es diese Szene am Ofen wirklich gegeben? Die Ich-Erzählerin ist sich schon bald nicht mehr sicher. Trotzdem wurzelt ihre Liebe zu ihrem Vater in diesem Bild. Wie werden Erinnerungen gemacht und weitergegeben? Unaufhörlich stellt Munro solche Fragen und probiert verschiedene Wahrheiten und verschiedene Blickwinkel aus. Deshalb sind ihre Short Stories so bewegend und fordern so sehr den Verstand ihrer Leserinnen und Leser heraus. Es gibt kaum ein helleres und dunkleres Vergnügen, als Munros erfundene Kleinstädte zu bereisen, ihren Helden und Heldinnen in die Wälder zu folgen, sich nächtelang in ihrem Werk zu verirren. Sie hörten Das Fortschreiten der Liebe. Eine lange Nacht über die kanadische Schriftstellerin Alice Munro von Anne Ibsen und Daniela Kletzke. Es sprachen Kathleen Gavlich und Marion Breckwold. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Daniela Kletzke. Redaktion Monika Künzel. Am vergangenen Montag, am 13. Mai 2024, ist Alice Munro im Alter von 92 Jahren gestorben. Deshalb haben wir das Programm geändert und die lange Nacht über Alice Munro wiederholt, die 2011 Anne Ibsen und Daniela Herzberg, die damals noch Daniela Kletzke hieß, gestaltet haben.